Herzlich willkommen zu Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Omega Tau ist zu Hause unter omegataupodcast.net. Dort finden sich auch alle anderen Episoden und diverse Wege, uns zu erreichen. Hallihallo, mal wieder zu einer neuen deutschen Episode von Omega Tau. Dieses Mal geht es um mathematische Modellbildung, aber bevor wir damit anfangen, nochmal kurz der Hinweis. Kommenden Freitag, 21. Februar, 19 Uhr in Stuttgart, Hörertreffen. Wer kommen möchte, möge sich bitte bis spätestens Montagabend bei uns melden, entweder per E-Mail, feedback@omegataupodcast.net oder auf Facebook, Google+, Twitter, die üblichen Kanäle, damit wir dann wissen, wie viele Leute kommen und entsprechend die Kneipe in Laufweite vom Stuttgarter Hauptbahnhof finden. Wir melden uns dann noch bei euch per E-Mail, wo genau wir uns dann treffen. Also wie gesagt, Hörertreffen kommenden Freitag, 19 Uhr, Stuttgart Hauptbahnhof, Laufweite, bei uns bitte melden. Gut, in dieser Episode geht es um, wie gesagt, mathematische Modellbildung. Wir haben das aufgenommen mit zwei Gästen dieses Mal und mit zwei Interviewern. Also Nora und ich interviewen Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch vom Modellansatz-Podcast bzw. vom KIT in Karlsruhe, die sich dort eben mit diesem Thema angewandte Mathematik und mathematische Modellbildung beschäftigen. Das heißt, dieser Podcast ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir vier Leute aufnehmen. Hat technisch wunderbar funktioniert. Dem neuen Zoom H6 sei Dank. Und natürlich ist das Ganze auch ein bisschen nochmal dazu gedacht, euch über den Modellansatz-Podcast zu informieren, dass ihr euch den vielleicht mal anguckt. Lohnt sich nämlich durchaus. Wir reden heute ja mehr so ein bisschen metamäßig über das Thema im Allgemeinen. Und wenn euch konkrete Beispiele zur mathematischen Modellbildung interessieren, konkrete Anwendungsbeispiele, konkrete Modelle, dann ist der Modellansatz-Podcast mit Sicherheit eine gute Idee. Gut, das war's. Wie üblich geht's damit los, dass sich unsere beiden Gäste vorstellen. Mein Name ist Gudrun Täter. Ich arbeite am KIT in Karlsruhe als akademische Oberrätin. Das ist immer ein wunderbarer Einstieg, weil mich dann immer alle Leute ganz verdutzt angucken. Was ist denn das? Und dann kommt die Erklärung, das ist im Prinzip eine Tätigkeit wie ein Professor, nur dass ich nicht die Stelle eines Professors bekleide. Das heißt, ich habe Aufgaben in der Lehre zu erfüllen, halte ganz normal eigenverantwortliche Vorlesungen mit sehr vielen Studierenden. Die sind vorwiegend aus der Mathematik, aber auch aus den Ingenieurwissenschaften. Das ist einfach am KIT so, dass das unser Schwerpunkt ist. Ganz viele Ingenieure, einige Mathematiker und auch noch einige Leute, die später an die Schulen gehen sollen als Mathematiklehrer. Mhm. Und die treffe ich auch. Ich habe sozusagen, bevor ich am KIT gelandet bin, schon ganz viele verschiedene andere Stellen gehabt. Ich bin also nach dem Studium selber als Ingenieurin tätig gewesen in der Mikroelektronik. Dann habe ich nochmal neue Herausforderungen gesucht, habe in Paderborn promoviert über ein sehr theoretisches Thema in der Strömungsmechanik, bin dann gewechselt nach Bonn, habe dort 3 Jahre gearbeitet, bin dann nach Hannover gewechselt, weil ich dort die bessere Stelle angeboten bekommen habe und habe mich dort habilitiert. Nach der Habilitation musste ich mich unbedingt neu orientieren, weil ich dann auch mit den Fristen am Anschlag war und habe diese Möglichkeit gefunden in Dortmund. Habe dort als Hochschuldozentin gearbeitet, was im Prinzip auch eine Professur ist. So nur Privatdozent. Ja, Hochschuldozent ist schon noch ein bisschen besser, weil das ist eine Stelle, die ist fast ausgestattet wie eine Professur, nur auf Zeit. Mhm. Okay. Also die ist mit 6 Jahren dann am Ende und ist so eine Übergangszeit, um dann noch eine richtige Professur zu finden. Mhm. Genau, dann ist das natürlich mit diesem zeitlichen Anschlag wieder so ein ziemlich gefährliches Spiel gewesen. Das heißt, ich habe mich dann darauf eingelassen, nach Heidelberg zu wechseln, auf eine sehr unsichere Stelle in der Ausschreibung der Tätigkeit, aber mit dem Versprechen, das könnte eine Lebenszeitstelle werden, und habe mich dort sehr stark engagiert für die Ausbildung von Lehramtsstudierenden, die dort bis dahin im Prinzip nur mitgelaufen sind mit der ganz normalen Diplom-Mathematiker-Ausbildung und damit sehr unzufrieden waren, weil die das Gefühl hatten, die lernen nicht genug, was sie für die Schule brauchen. Mhm. Also was ist eigentlich die Motivation hinter all den Dingen, die wir tun? Und habe da die Freiheit gehabt, denen zusätzliche Lehrangebote zu machen und bin bezahlt worden aus den damaligen zusätzlichen Mitteln, die aus dem Studierendengeld gekommen sind. Mhm. Aus Heidelberg bin ich dann aber sozusagen abgeworben worden ans KIT mit dem Angebot, dass es gleich eine Lebenszeitstelle gibt, und bin damit auch eigentlich sehr zufrieden, weil ich dadurch, dass ich selber mal Ingenieurin gewesen bin, mich an der TU wirklich sehr wohl zu Hause und auch kompetent fühle, sozusagen zwischen Mathematik und Ingenieurwissenschaften zu vermitteln. Mhm. Aber ganz vergessen habe ich das natürlich nicht, was mit den Lehramtsstudierenden ist, und habe dann festgestellt, dass viele Dinge, über die Lehramtsstudierenden sich beklagen, die gleichen Klagen sind, die ich auch von unseren Ingenieurstudenten höre. Also wenn man mir damals im Grundstudium gleich mal gesagt hätte, wofür das alles gut ist, hätte ich das doch damals schon gelernt und nicht erst festgestellt, wo ich meine Abschlussarbeit schreibe, dass mir genau die und die Kenntnisse fehlen und ich jetzt nicht mehr weiß, wo ich das mal schnell von jemandem erklärt bekomme. Also ist gerade der Übergang von der Mathematik als theoretische Geschichte hin zu der Anwendung. Genau. Das ist eigentlich der Punkt, über den wir ja heute dann auch reden werden. Und das ist, wenn man das mal vergleichen will, zumindest in der deutschen Ausbildung an Schulen in Fremdsprachen zum Beispiel, würde ja niemand auf die Idee kommen, die Kinder erstmal nur Vokabellisten lernen zu lassen, sondern was die machen ist, die versuchen, Gesprächssituationen zu üben. Und dann stößt man halt an die Grenzen. Und natürlich müssen dann auch Vokabeln gelernt werden. Aber da haben die Kinder schon verstanden, dass sie eigentlich reden wollen. Ja. Oder dass sie lesen wollen oder dass sie hören wollen. Ja. Und in der Mathematik macht man das nicht. In der Mathematik werden erstmal Vokabeln gelernt. Ja. Ohne zu sagen, wofür eigentlich. Mhm. Und im Prinzip in dem Moment, wo die Studierenden an die Stelle kommen, dass sie sagen, jetzt könnte ich das brauchen, dann stellen sie fest, ja, das ist ja tatsächlich mal unterrichtet worden, aber ich habe das damals nicht verstanden. Ja, aber das hat mich nicht interessiert. Und damit hat es mich nicht interessiert, ganz genau. Ja. Ich habe da eigentlich nur das Gefühl gehabt, ich musste Mathematik lernen, weil das so wie ein bisschen, ich musste Latein lernen. Ja, ja. Und das ist so eine Bildungsgeschichte und da wird mal rausgeprüft und wer das halt nicht schafft, ist halt nicht reif dafür, so ein Studium zu machen. Ja. Das heißt aber, du bist selber von der Ausbildung her Ingenieurin? Ich bin Diplom-Mathematikerin und habe mich spezialisiert in Numerik. Und das typische Bild ist ja eigentlich, wenn man nicht in die Schulen geht mit einer Mathematikausbildung, wird man eigentlich Ingenieur. Und inzwischen bin ich total verblüfft, wo ich überall Mathematiker treffe. Also die sind im Prinzip zwischen E-Technikern, Physikern, Maschinenbauern sowieso ganz normal. Aber die sind auch zwischen Unternehmensberatern. Mhm. Die sind sehr, sehr stark an Versicherungen. Mhm. Und die sind in PR-Agenturen, die planen in der Landwirtschaft Dinge, die nicht alleine gut hinbekommen. Also es ist ein bisschen so wie so eine allgemeine Qualifikation, dass man eigentlich dann nach dem Studium erst überlegt, wo wende ich das jetzt an? Wie der Physiker. Ja, genau, wie der Physiker. Genau. Bloß beim Physiker ist das jedem bewusst und beim Mathematiker haben immer alle Leute das Gefühl, die wissen ja, was Mathematik ist, weil sie es zwischen 10 und 13 Jahren in der Schule gelernt haben. Und die wissen aber eigentlich gar nicht, was wir an der Uni gelernt haben. Ja. Und an welchem Institut arbeitest du jetzt? Das Institut ist Institut für angewandte und numerische Mathematik. Okay. Das ist ein sehr, sehr, sehr großes Institut am KIT. Mhm. Ja, genau. In dem Institut für angewandte und numerische Mathematik habe ich auch die Gelegenheit, als Postdoc zu arbeiten. Also ich bin Sebastian Ritterbusch. Und das, was du erzählst, was man für eine Vorstellung von der Mathematik hat, das hatte ich bevor für mich die Entscheidung gereift ist, tatsächlich in die Mathematik einzusteigen. Ja, das war für mich vorher auch erstmal noch eine große Frage. Und der Grund, warum ich dazu gekommen bin, lag eigentlich gar nicht daran, was ich für eine Vorstellung tatsächlich hatte, was man da tut, sondern ein ganz anderer. Ich komme nicht aus Karlsruhe, wo wir jetzt auch gerade sind, sondern aus Niedersachsen, aus einem schönen Städtchen Bad Pyrmont. Und habe während der Schulzeit schon die Gelegenheit gehabt, in die Softwareentwicklung einzutreten. Und sehr kennenzulernen, was man eigentlich mit dem Computer alles für interessante Dinge tun kann. Mhm. Und wenn man dann sein Abitur macht, dann denkt man sich auch so, ja, was macht man jetzt eigentlich danach? Studiere ich Informatik oder irgendwas anderes, vielleicht Elektrotechnik, Maschinenbau? Da war mir aber klar, also es muss irgendwas mit dem Computer sein. Und ich wollte mal vermeiden, zu wenig mit Menschen zu tun zu haben. Und ich hatte die Vorstellung, Informatik. Vermeiden, zu wenig zu tun. Du wolltest viel zu tun. Ich wollte mit Menschen was machen. Dementsprechend erschien mir der Weg in die Informatik ein Weg an den Computer. Weg von Menschen, da erschien mir Mathematik oder andere Dinge etwas interessanter. Und dann wurde ich einem Studiengang gewahr, der Technomathematik, wo man auf einen Seite ein Mathematikstudium machen kann, einen sehr großen Informatikanteil und einen ebenso großen Anteil eines Anwendungsfachs. Das kann Elektrotechnik, Maschinenbau sein. Das sind so die häufigsten Fälle, Physik genauso. Und dann war die Entscheidung, wo man eigentlich hingehen kann. Eine Universität, die das anbietet, war eben Karlsruhe. Und als ich gesehen habe, dass hier der Frühling einen Monat früher anfängt, war für mich die Entscheidung klar. Ich will in die Sonne, ich will in den Süden nach Karlsruhe. Und habe es dann auch nicht bereut und habe mein Studium der Technomathematik begonnen. Zunächst im Maschinenbau als Nebenfach, aber die Elektrotechnik hat mir dann doch besser gelegen. Und ja, hatte dann irgendwann auch festgestellt, da muss auch noch mehr passieren als so ein einfaches Studium. Oh nein. Als so das sozusagen das direkte Studium, dass man ja einfach dort seine Vorlesung hört und irgendwann seinen Abschluss macht. Und habe mich dann entschieden, für ein Jahr sozusagen ein Auslandsjahr zu versuchen und hatte Gelegenheit, ein Stipendium für ein Studium an der University of Massachusetts in Amherst zu erhalten. Dort habe ich meinen Master in Applied Mathematics gemacht. Bin zurückgekommen, hat mein Diplom noch vervollständigt, habe dann eine meine Promotion im Bereich der inversen Probleme durchgeführt. Und ein Begriff, den ich in eurem Podcast das erste Mal gehört und gelernt habe. Ja, inverse Probleme. Wir werden auch garantiert darauf stoßen, weil das ein ganz, ganz wichtiger Grund ist, warum man sich mit mathematischer Modellbildung beschäftigt. Denn genau. Warum macht man Modelle? Ein Grund liegt da auch da drin begraben. Und dann war für mich einfach die Fragestellung, gehe ich jetzt in die Industrie oder bleibe ich noch an der Universität für eine Postdoc-Tätigkeit, also eine Arbeit nach der Promotion. Ich hatte während der Promotion auch die Gelegenheit, und das hat, führt mich auch zu dem Bereich, warum ich gern sozusagen Mathematik auch vermittle, die Gelegenheit, sehr, sehr viel Mathematik zu unterrichten. Und zwar war ich dafür zuständig, sozusagen die Studierenden und Tutoren für die höhere Mathematik in den Fachrichtungen Maschinenbau, Chemieingenieurwesen, Verfahrenstechnik und Bioingenieurwesen zu betreuen. Und das ist eine Massenveranstaltung am KIT. Und da muss man sich schon ein bisschen was einfallen lassen, wie man Ingenieure von Mathematik begeistern kann. Und da sind mir gerade schon solche Dinge aufgefallen, dass wenn ich denen einfach nur erzähle, wie toll ich Eigenwerte und Eigenvektoren finde, dass das irgendwie nicht ankommt. Wenn ich aber stattdessen die Beispiele bringe, sozusagen ich habe eine Baggerschaufel, es gibt eine Dehnmessstreifenrosette und jetzt, was ihr dort messt, tragt ihr in eine Matrix ein, rechnet dann die Eigenwerte und Eigenvektoren raus, dann wisst ihr, wie dehnt sich und in welche Raumrichtung. Die Eigenvektoren sind dann die Raumrichtung und die Eigenwerte sind Dehnung oder Stauchung der Baggerschaufel. Wenn ihr das dann berechnen könnt, dann sagen die Studierenden sofort, ja, super, jetzt weiß ich, wofür ich es brauche. Und ja, dann ist auf jeden Fall ein ganz anderer Antrieb dafür da, sich damit zu beschäftigen und sozusagen, dass man den Hintergrund erklärt, warum man Mathematik braucht, hilft sehr stark den Studenten auch zu erkennen, was den Hintergrund ist, aber auch gleichzeitig gibt es denen wahnsinnig viel Motivation. Ja, klar. Und sozusagen gerade in den Bereichen, wo wir dann auch sozusagen im Institut tätig sind, befasst man sich natürlich sehr viel mit Forschung in den verschiedensten Richtungen, meistens aber auch in interdisziplinärer Tätigkeit. Und da gibt es dann auch immer wieder Anwendungen für die unterschiedlichsten Theorien, wie Gudrun das auch schon ausgeführt hat. Man glaubt gar nicht, wo über Mathematik wieder drin steckt. Ja. Und das einfach auch, kann man genauso vermitteln und auch herüberbringen, um zu zeigen, diese Mathematik wird wirklich für sehr, sehr viele Dinge gebraucht, was die meisten Mathematiker gar nicht von sich aus erzählen können, weil man gar nicht sofort drauf kommt. Ja, weil vielen Mathematikern ja auch genau dieser fachliche Hintergrund fehlt. Ja, die auch ja, dieser. Die kennen ja die andere Seite nicht. Natürlich, es ist ganz wichtig, auch interdisziplinär zu arbeiten, diesen Hintergrund sich auch von den Kollegen aus den anderen Fachrichtungen zu holen. Und zusammen kann man dann auch sehr viel erreichen. Und das ist genau der Bereich, wo wir im Institut für angewandte numerische Mathematik tätig sind. Nachdem ich dann sehr viel in der Lehre tätig war, während der Promotion war ich in meiner Postdoc-Tätigkeit komplett in Projektarbeit tätig, hatte die Gelegenheit, sehr große Drittmittelanträge an Land zu bringen, wie man das so schön sagt, und dort schöne Projekte voranzubringen. Und da war ich dann sehr weit tätig im Bereich der Visualisierung auf Mobilgeräten oder in medizinischen Anwendungen, was wiederum sehr stark mit Modellbildung verknüpft ist, weil wenn ich etwas zeigen will und es auf eine bestimmte Art darstelle und in den Köpfen des Betrachters sozusagen ein Bild hervorrufe, dann sollte dieses Bild, was die sich darunter vorstellen, irgendwas damit zu tun haben, was eigentlich das Modell dahinter war. Wenn ich jetzt irgendwie sehe, da strömt etwas, dann sollte diese Strömung auch irgendwie bedeuten, dass in Wirklichkeit mathematisch eine Strömung damit gemeint war. Und die Menschen interpretieren immer. Und das heißt, man hat da eine große Herausforderung, das, was dargestellt wird, auch in dem Sinne darzustellen, dass es mit dem Modell übereinstimmt. Dass die richtigen Assoziationen hervorruft. Ganz genau. Ja, das war ganz witzig für uns. Wir haben dann festgestellt, dass wir auf einmal gemeinsame Fragestellungen haben mit der Hochschule für Medien. Also eigentlich mit den Künstlern, wenn man das mal so zugespitzt sagen will, auf einmal. Also ich meine, dass wir uns zutrauen, mit Ingenieuren zusammenzuarbeiten, das glauben uns ja manche Ingenieure auch schon nicht so richtig. Aber wenn wir jetzt sagen, wir arbeiten mit Architekten und Künstlern zusammen, dann verdrehen alle die Augen und denken, jetzt nehmen sie sich aber ein bisschen den Mund voll. Aber es ist tatsächlich so, dass wir hier in Karlsruhe diese 3D-Allianz haben, wo wirklich die künstlerischen Hochschulen mit den Kinos, die das anbieten, und dem KIT eben mit unserer Arbeitsgruppe und mit einer anderen Arbeitsgruppe, die auch so ein 3D-Labor betreiben, tatsächlich auf Augenhöhe miteinander reden. Und wenn wir dann ins Gespräch kommen, feststellen, wir haben alle die gleichen Probleme, nur auf einer anderen Ebene. Ja. Also wenn die sagen halt, die wollen irgendwas, eine emotionale Szene erzählen und müssen dann technisch lernen, wie sie das im dreidimensionalen Raum abbilden können. Und wir sagen dann, ja, wir haben die und die Daten und wir müssen die in 3D darstellen. Auf einmal stellen wir fest, wir haben eigentlich alle das gleiche Problem. Ja. Ganz interessant, ich arbeite ja in der Software, da wird ja auch viel modelliert und da gibt es dann so Sprachen wie UML, was dir sicher was sagt, dir vermutlich auch, uns beiden sowieso. Und die Tools sind alle scheiße. Ja, das kann man so sagen, keine Verallgemeinerung, ist so. Und da haben wir schon ein paar Mal gedacht, eigentlich könnten die Toolhersteller viel lernen von den Datenvisualisierern und eben gerade von dieser mehr gestalterischen Ecke. Also da wäre auch so eine Schnittstelle. Ja, es gibt ganz überraschende Dinge, die aber auch entstanden sind in Gesprächen. Also, wie du auch schon erwähnt hast gerade, wir haben Daten, also jeder Wissenschaftler ist eigentlich Kameramann, Szenograf, klar. Storyteller, alles in einem. Ja. Wir haben Daten und wollen die irgendwie darstellen, haben aber keine Ahnung, wie man das vernünftig macht. Genau. Umgekehrt, die Filmer, die brauchen die Technik, um überhaupt etwas darzustellen und haben ein sehr gutes Bild, wie es denn dann sein sollte. Ja. Und speziell wird dort auch an der Hochschule für Gestaltung im Bereich von Dokumentation gearbeitet. Und allein diese Vorstellung, wir Wissenschaftler denken eigentlich, wir möchten unsere Daten möglichst objektiv darstellen. Wenn wir das tun, alles objektiv darstellen, oder auf die objektiveste Art und Weise, dann würde das eigentlich bedeuten, dass wir alles in Grau darstellen, weil Farben machen immer eine Subjektivierung. Wir müssen das sehr, Ton in Ton darstellen, langweilig im Endeffekt. Und das geht aber tatsächlich vollkommen daran vorbei, dass man etwas für Menschen aufbereitet. Klar. Wenn man etwas für Menschen aufbereitet, braucht man ja sowas wie Falschfarben. Also klar, Simulationen, wenn man die visualisiert, das sind immer Falschfarben. Klar. Welche Farbe hat der Wind? Also da wird man immer irgendeine Farbe wählen. Und diese Wahl der Farben bringt auch immer eine Message mit herüber. Und das kann man aber auch nicht vermeiden. Aber wenn man es vermeiden wollte, würde man eine schlechtere Visualisierung erzeugen, weil sie nicht mehr verständlich ist. Aber man muss sich bewusst sein, dass dabei auch immer andere Dinge mit übermittelt werden. Ja. Und sozusagen dieses Bewusstsein über die verschiedenen Ebenen, die sozusagen wie Information übertragen wird, das ist nicht nur das, was in der Lehre wichtig ist quasi. Ich will Studenten auf einer Seite motivieren, denen auch zeigen, ja, das sind ganz normale Dinge, die wir haben. Aber man kann es auch nicht ausblenden. Man hat immer Kunden, man hat immer Leute, die man von irgendwas überzeugen muss. Ne? Ja. Also das Problem hat man immer. Okay, bevor wir dann zum eigentlichen Thema kommen, Modellbildung, mathematische Modellbildung, vielleicht noch eine Sache. Die Episode hier ist sozusagen die erste unendlich lange Episode, die wir jemals veröffentlichen, weil jeden, den das Thema noch weiter interessiert, kann quasi die nächsten 100 Jahre euren Podcast anhören. Mindestens. Wollt ihr noch drei Sätze zu dem Modellansatz-Podcast sagen? Ja, ich meine, die Gelegenheit müssen wir natürlich nutzen, den hier auch zur Sprache zu bringen. Im Modellansatz geht es darum, einfach auch mal zu erzählen, worum es in der Mathematik, zumindest aus unserer Sicht, eigentlich wirklich geht. Wir wollen Probleme lösen und die Mathematik können wir natürlich am besten daran erklären, indem wir zeigen, was man damit alles anfangen kann. Und so sprechen wir mit Absolventen, Lehrenden, Forschern über die Themen, wie sie sich der Mathematik genähert haben, was sie gelöst haben, wie sie es gelöst haben und ja auch hoffentlich mit ein wenig so Einblick für den Zuhörer, dass er auch etwas davon lernen kann und natürlich auch dann versteht, was Mathematiker eigentlich bewegt und Mathematikerinnen natürlich. Das ist eigentlich ganz schön, ja, dass wir feststellen, dass durch meine Person wahrscheinlich, die ich da tätig bin, immer wieder von dem im Ansatz doch unterrepräsentierten weiblichen Studierenden relativ viele bei uns landen und dann die tollsten Sachen machen und darüber so erzählen können, als wäre das selbstverständlich, dass Frauen in unserer Welt das auch machen. Mhm. Ist ja auch irgendwie selbstverständlich. Es sollte selbstverständlich sein, aber wenn ich mich umgucke, ist es leider nicht unbedingt so. Es ist jetzt kein Ansatz, den wir forcieren, das hat sich ergeben und wir unterstützen das sozusagen, indem wir dann auch bewusst alle beide ansprechen und immer darauf achten, dass wir alle zu Wort kommen lassen. Ja. Aber es ist auch immer ganz lustig, weil wenn wir die Studierenden fragen, warum habt ihr euch eigentlich für ein Mathematikstudium entschieden, das sind die Fragen, sind die Antworten herrlich stereotyp. Also weil die Mädchen, das sind immer irgendwelche anderen, die ihnen das eingeredet haben. Also wirklich so ein bisschen zugespitzt natürlich, aber das ist so die Quintessenz dessen, was dann rauskommt. Und bei den Jungs ist es immer so, die wollten irgendwas machen. Und dann Putzmathematik. Aber so diese Vorstellung, dass sie dann am Ende ihres Studiums solche Sachen machen, mit denen wir uns dann in dem Gespräch beschäftigen, das ist einheitlich so, dass sie sich das nicht hätten vorstellen können. Ja. Und dass sie eigentlich gerne gehabt hätten lassen, dass sie es vorher schon wüssten, weil sie es dann noch viel spannender von Anfang an gefunden hätten. Mit anderen Worten, Mathematik hat ein Marketingproblem. Das hat ein Marketingproblem, aber sowas von. Ja. Aber auf jeden Fall möchten wir diese Lücke natürlich schließen, dass Schüler natürlich oder Interessierte einmal einen besseren Einblick bekommen. Auf der anderen Seite reden wir halt auch über Themen. Und wenn jetzt natürlich sowohl Mathematiker sich mal über den Tellerrand informieren wollen, was wird in diesem und jenem Gebiet gemacht, da sprechen wir immer mit Spezialisten, die sich eine Zeit lang damit beschäftigt haben, dass sie beschreiben, wie die Mathematik dort zum Einsatz kommt. Sei es aber auch Kollegen aus anderen Fachbereichen, dass die einen Einblick bekommen möchten. Ja, wie funktioniert denn das und warum wird das jetzt in meinem Programm so gerechnet? Warum macht das Maple MATLAB so? Gibt es da vielleicht einen Hintergrund dazu? Das sind natürlich auch Dinge, die da auch zur Sprache kommen. Ja. Das heißt, die mathematischen Themen, worum es fundamental geht, wollen wir drin haben. Wir wollen natürlich auch zeigen, worum es sich bei der Mathematik handelt, aber letztlich auch die Personen vorstellen. Und ein Punkt liegt mir persönlich auch ganz stark am Herzen. Sehr viele Abschlussarbeiten behandeln wunderbare Themen, ganz fantastische Ausarbeitungen. Aber trotzdem ist es so, dass ein Großteil Diplom, Masterarbeiten oder Bachelorarbeiten letztlich irgendwo im Schrank landet. Ja, klar. Und niemand davon hört. Ja, und tatsächlich auf diesem Level des Podcasts besteht für uns einfach die Möglichkeit, den Studenten einfach auch den Raum zu geben, die Plattform zu geben, dass sie das auch nochmal darstellen können, weil es auch viel mehr Leute interessiert, ein viel größeres Interesse daran gibt, dass diese Themen auch besprochen werden. Ja. Und naja, von dem Zuspruch, was wir bisher erhalten haben, von dem, was wir gemacht haben, hat sich das auch voll bestätigt. Ja. Und unterstützt uns natürlich, dass wir das auch genauso weitermachen werden. Also vielleicht, um noch ein paar Beispiele zu bringen. Ich habe einige eurer Episoden gehört. Also es ging um so Themen wie an die Episode über Pumpspeicherkraftwerke, erinnere ich mich. Dann war neulich, hattet ihr was über Injektoren für Verbrennungsmotoren, fand ich sehr interessant, weil ich ja in dem Gebiet arbeite. Was habt ihr noch gemacht? Tarnkappe, fällt mir noch ein. Also so die volle Bandbreite, was man so an ingenieurstechnischen Anwendungen hat. Ja, wobei das natürlich im Moment auch noch ein bisschen geschummelt ist. Das ist eigentlich das Umfeld, wo wir am meisten tätig sind, wo wir jetzt im Prinzip die eigenen Studierenden erstmal zu Wort haben kommen lassen. Innerhalb der Fakultät für Mathematik gibt es natürlich auch noch andere Gebiete, die ganz ähnlich interessant sein werden, wo wir dann in Zukunft noch die Gespräche führen werden. Wir haben im Prinzip jetzt erstmal mit dem angefangen, was sowieso auf dem Schreibtisch liegt. Ja. Das, witzigerweise, das merkt man auch, weil ich weiß nicht, welche Episode das war, aber irgendwo hat dann der Student oder Diplomant irgendwie nicht mehr weitergewusst und er dann so, einfach weiter erklärt. Genau gewusst, dass er da genauso tief drin steckt. Es waren jetzt teilweise natürlich einfach schlicht unsere Absolventen, aber man sieht schon allein das, was wir jetzt machen, da ist einfach schon die Bandbreite so unglaublich groß, dass einfach man das einfach auch erzählen muss. Ja. Und wenn wir damit das erreichen können, dass einfach auch mehr verstehen, was Mathematiker am Ende tun, dann haben wir unser Ziel erreicht. Ja. Also ich muss ja sagen, das, was ihr bis jetzt gesagt habt, so diese Bandbreite von Anwendung von Mathematik ist ja so unglaublich groß und viele Leute wissen das gar nicht und so weiter. Ich muss sagen, mich wundert das ja gar nicht, weil ich bin ja mehr so der Meinung, die Mathematik ist einfach überall. Also deswegen wundert es mich auch nicht, dass man da mit Künstlern zusammenarbeiten kann. Und vielleicht kommen wir jetzt auch auf das eigentliche Thema. Ich bin ja auch der Meinung, Modelle sind überall. Wir wollen uns und alles ist ein Modell. Alles ist ein Modell, ja. Wir wollen uns hier vielleicht dann doch eher auf die mathematischen Modelle beschränken. Aber ich glaube, es umgibt uns einfach. Und vielleicht können wir da heute ein paar Sachen noch von besprechen und aufdecken. Ja. Gut, also dann lass uns doch mal damit anfangen. Also wir haben das so ein bisschen zweigeteilt über Modelle im Allgemeinen und dann über mathematische Modelle. Das lässt sich natürlich nicht komplett trennen und vermutlich werdet ihr mehr oder weniger der Meinung sein, dass alle Modelle irgendwie mathematische Modelle sind oder auch nicht. Der Grund, warum wir es getrennt haben, ist, weil wir halt dann in dem zweiten Teil wirklich die Mathematik ein bisschen stärker betonen wollen und im ersten Teil vielleicht das ein bisschen allgemeiner halten wollen. Gut, fangen wir vielleicht mal damit an, dass wir versuchen zu definieren, was ein Modell ist und wie es in dem Verhältnis zu dem modellierten System stellt. Wir haben immer ein Modell, ist immer ein Modell von etwas. Das heißt, in dieser Beziehung muss irgendwo was sein. Da muss irgendwie erklärbar sein, was ein Modell ist. Wer möchte da mal? Also ich denke, Modell ist was irgendwie mit der Bauart unseres Gehirns zu tun hat. Wir sehen viele Dinge in unserer Umgebung und versuchen uns einen Reim drauf zu machen. Und Reim drauf machen heißt, dass wir am Ende mit irgendwie einem Modell uns zufrieden geben, dass uns das Gefühl gibt, wir haben verstanden, was wir gesehen haben. Und dass sich das auch ändern kann, wenn man mehr Daten hat, das sieht man zum Beispiel daran, wie sich das Bild über das Weltall verändert hat. Also dass man nicht mehr das Gefühl hat, die Sonne geht an der einen Seite auf und an der anderen Seite unter, sondern dass man jetzt verstanden hat, dass sich die Erde um die Sonne dreht und wie diese relativen Bewegungen zueinander sind. Und ich denke, das ist auch ein ganz gutes Beispiel dafür, dass man immer gewahr sein sollte, dass Modell eigentlich nur sich auf das bezieht, was ich im Moment gerade zur Verfügung habe an Informationen und dass ich auch wirklich in der Lage bin, mir darauf den richtigen Reim zu machen, weil man sich auch jede Menge falsche Reime drauf machen kann, die aber in sich so schlüssig sind, dass man vielleicht damit auch erstmal weiterkommt. Mhm. Und typischerweise sind es halt, ich meine jetzt bei dem Modell mit dem Sonne aufgehen, Sonne untergehen, sind es wenige Informationen, aber typischerweise haben wir ja sehr, sehr viele Informationen, von denen wir dann welche weglassen. Ja. Und das Gefühl haben, wir nehmen jetzt einfach mal die wichtigsten Informationen und versuchen uns aus denen einen Reim zu machen. Und diese Vereinfachung ist, denke ich, ein zentraler Bestandteil dessen, dass wir Modelle machen. Also sprich, was du sagst, es gibt sozusagen zwei Herangehensweisen. Das eine ist Komplexitätsreduktion. Ja. Wir wissen, irgendwas ist furchtbar kompliziert, aber das passt nicht in unser Gehirn oder nicht in den Rechner. Und deshalb vereinfachen wir es, hoffentlich richtig. Und die andere Situation ist, dass wir ein System tatsächlich nicht verstehen und vielleicht nur einen Ausschnitt davon sehen, das ist dann die Sonne, die auf und aufgeht und untergeht. Und wir versuchen uns das zu erklären und versuchen uns eine konsistente Beschreibung dieses von uns, wenn man so will, falsch wahrgenommenen Systems zurechtzulegen, das aber trotzdem erklärt, wann es morgen hell und wann es morgen dunkel wird. Genau, das würde ja eventuell dann reichen, ne? Genau, das ist für immer den die Frage, Anwendungszweck. Genau, die Frage, welche Frage habe ich an mein Modell und dann ist das Modell halt auch ein anderes, je nachdem, wie die Fragen aussehen. Ja. Ja. Also so ein typisches Beispiel wäre ja auch diese modellhafte Beschreibung von Wachstum, von, wir würden heute sagen, Population oder Bevölkerung, die damit losgeht, dass man erstmal sagt, im Prinzip ist der Wachstum der Bevölkerung daran gekoppelt, wie viele Personen ich schon zur Verfügung habe und mit irgendeiner Rate kann ich halt vorhersagen, das steigt oder fällt, je nachdem, wie halt die Situation im Moment ist. Und dann ist das sicherlich für ein beschränktes Zeitintervall ein ziemlich gutes Modell. Aber ich sehe halt, wenn ich das Modell löse, das ist exponentiell steigend. Und exponentiell steigend ist für lange Zeit nicht sehr überzeugend, weil das nicht mit dem übereinstimmt, was wir beobachten. Was du sagen willst, ist, dann hätten wir jetzt schon lang unendlich viele Menschen auf dem Planet. Weil im Prinzip nah genug an unendlich, ja, klar. Dass sich das so anfühlt. Mathematiker, genau. Natürlich nicht unendlich, aber viel mehr, als wir tatsächlich feststellen. Ja. Aber was ich an der Stelle immer sehr verblüffend finde, ist, dass im Prinzip immer wieder in der sozialen Diskussion dieses Gefühl aufkommt, dieses unendliche Modell ist doch richtig. Also alles explodiert um uns herum. Weil wir eigentlich ganz genau wissen, das ist einfach das falsche Modell. Dass es dann Korrekturfaktoren gibt, die wir aber jetzt nicht kennen und deshalb nicht berücksichtigen. Genau. Wobei es gibt auch Modelle, die versuchen, das zu machen. Also, dass man im Prinzip so eine Art Sättigung ins Modell einbaut. Das geht auch relativ einfach. Ja. Für mich hat sozusagen die Frage des Modells auch noch einen Zusammenhang. Also wir werden über die Mathematik der mathematischen Modelle noch später sprechen. Ja, ja. Trotzdem ist es etwas ganz Grundlegendes, was so auch ein bisschen die Idee Mathematik als Geisteswissenschaft widerspiegelt. So ganz grundlegend, wie arbeiten Mathematiker? Da würde ein Mathematiker sagen, na, wir machen Definitionen, wir formulieren Aussagen, Sätze daraus, die wir dann beweisen. Das ist dieser normale Dreischritt, wie viele Mathematiker sich in ihrer Wissenschaft sehen. Und wenn man die Frage stellt, was ist denn jetzt eigentlich der allerschwerste Schritt von dem Ganzen? Das ist nicht der Beweis, ist auch nicht die Formulierung des Satzes. In meiner Meinung nach ist es die Definition. So, und was ist dann eigentlich eine Definition? Eine Definition versucht, eine Sprache zu finden, versucht, eine Darstellung für irgendetwas zu finden. Und das findet für mich sozusagen dieses Wiederbringen, Abbild auch im Modell. Eine Definition ist für mich ein Modell. Ich versuche etwas, was mich umgibt oder etwas, was mich interessiert, dafür eine Basis zu schaffen, auf der ich weitere Aussagen treffen kann. Sei es, dass ich etwas beweisen oder etwas simulieren oder modellieren, also weitergehend modellieren will. Ja. Und das bedeutet nicht nur, ich mache ein Modell, um etwas daraus zu machen, sondern ich mache ein Modell, um vielleicht erstmal etwas zu verstehen. Und so gesehen ist so eine Definition halt, habe ich die richtigen Worte gefunden, die richtige Darstellung gefunden für etwas, dann werden mir alle weiteren Schritte nachher plötzlich ganz leicht fallen. Habe ich hingegen da irgendwie etwas zu kompliziert oder zu einfach dargestellt, kriege ich entweder gar nichts raus oder es wird unglaublich schwer für mich. Oder es kommt was Falsches raus. Natürlich, das kann auch passieren. Das heißt, weil ich die falsche Annahme dafür hatte, weil plötzlich irgendwas passieren kann. Ja. Und so gesehen ist für mich sozusagen ein Modell etwas, was halt auch ganz tief drin ist. Bevor man sich mit irgendwas beschäftigt, muss erstmal eine Grundlage, eine Basis dafür da sein, eine gemeinsame Sprache. Also Modelle sind auch ganz wichtig in der Zusammenarbeit mit Ingenieuren oder anderen Naturwissenschaftlern. dass man einfach dort etwas findet, über das man sich unterhalten kann, wo man sich auch bewusst ist, wir reden hier über das Gleiche. Und diese gleiche Form der Sprache, sei es nun, dass man es eine Definition nennt oder ein Modell, ja. Das ist für mich einfach so ganz ein ganz grundlegender Bestandteil des wissenschaftlichen Arbeitens. Und diese Rolle hat für mich halt auch ganz stark das Modell. Das ist jetzt weniger an die Anwendung gebunden, aber ja. Und das findet in der Informatik trifft sich genauso. Findet sich in der Zusammenarbeit tatsächlich immer wieder erst nach einer gewissen Zeit. Also man muss wirklich eine ganze Weile miteinander reden. Am Anfang hat man noch das Gefühl, man versteht sich, dann stellt man fest, nee, irgendwie meinen wir was anderes. Ja. Dann muss man noch ein bisschen länger reden und dann auf einmal knackt's und dann hat man's. Ja. Und ganz häufig ist das dann schon der Moment, wo beide auch was Neues gelernt haben. Mhm. Also beide Partner, die da dran zusammenarbeiten. Mhm. Das ist also eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Das heißt, es kann verschiedene Modelle des gleichen Systems geben. Immer. Und das ist nicht nur deshalb so, weil wir halt heute mehr über das Universum wissen und unser Modell deshalb verfeinern können und deshalb einfach das Modell, das wir früher hatten, als falsch bezeichnen, sondern, also das eine Möglichkeit, dass das Wissen steigt, das Modell wird so viel, also toller, sondern es kann eben auch sein, dass man das gleiche System unterschiedlich abstrahiert, um verschiedene Zwecke damit zu erfüllen. Auf alle Fälle. Ja, wunderbares Beispiel ist ja auch in der Physik. Wir haben ja ganz unterschiedliche Modelle, wie wir die Wirklichkeit wiedersehen. Da gibt es die Newtonsche Mechanik, dann kam halt die Relativität dazu, dann kam die Quantentheorie dazu. Immer ist es immer weiter verfeinert. Aber ich werde mich jetzt natürlich, wenn ich hier ein Glas umkippe, nicht über Quantenmechanik unterhalten, sondern natürlich vereinfachte Modelle benutzen, die absolut ihre Gültigkeit haben in einer bestimmten Dimension. Wobei, das ist ein ganz gutes Beispiel, weil die Relativität ist ja tatsächlich eine Weiterentwicklung von Newton. Die Quantengeschichten nicht. Und daran kann man eben vielleicht sehen, dass möglicherweise das Newton nach Einstein eine Frage der Verfeinerung war. Wobei natürlich Newton gilt immer noch für kleine Geschwindigkeiten. Aber streng mathematisch ist es nicht das Gleiche. Mathematisch kann ich beliebig schnell werden nach Newton. Das stimmt schon, aber was ich sagen will, die Quantentheorie ist ja wirklich eine völlig andere, inkompatible Geschichte. Ich würde nicht sagen, dass sie inkompatibel ist. Es ist ein Umbruch natürlich. Ja. Eine ganz andere Vorstellungsweise. Trotzdem, man muss einfach auf eine andere Art zu den früheren Modellen kommen. Also die Quantenmechanik ist natürlich etwas, das ich natürlich immer nur stückweise, diskret etwas formulieren kann. Wenn ich aber das Ganze dann nachher stochastisch, statistisch betrachte, wird sozusagen in den Verfahrenswerten wieder ganz normal unsere Welt darstellen, wie wir können. Sonst könnte es ja auch gar nicht stimmen. Und jetzt ist einfach die Frage, was vermittelt man? Und ich meine, in den Modellen, die haben verschiedene Zwecke. Und ich meine, wenn ich meinen Kindern etwas erzähle, dann werde ich auch natürlich erstmal einfache Modelle erzählen. Nur die richtige Wahl mit den richtigen Worten eines Modells, die hoffentlich im Gehirn irgendwelche Vorstellungen verankert, die auch möglichst weit tragen, das ist dann so eine ganz, ganz große Herausforderung in der Lehre. Oder ja, vielleicht auch in der Motivation, Kinder für Naturwissenschaft zu begeistern. Ja. Ich würde gerne mal noch auf einen Punkt eingehen, was du gerade gesagt hast, Gudrun, mit dieser gemeinsamen Sprache und dass man sich erst finden muss. Ich finde, daran sieht man auch ganz schön einen Punkt, das versucht ihr wahrscheinlich gerade in der Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen möglichst zu verhindern, aber was ja sicherlich immer passiert ist, ihr redet miteinander, ihr findet ein gemeinsames Modell, das heißt, ihr habt dann irgendwie einen Satz an Formeln oder wie auch immer, die dieses Modell beschreiben. Trotzdem ist es ja dann immer noch so, selbst wenn sich alle Partner auf dieses Modell geeinigt haben, dass du in deinem Kopf zu diesem Modell noch andere Sachen hinzufügst als der andere. Das heißt, das Modell in deinem Kopf ist nicht vollständig wahrscheinlich durch diese Formeln beschrieben und der andere hat noch andere Sachen hinzugefügt und vermutlich arbeitet ihr dran, um solche Fälle möglichst gering zu halten. Aber ich finde, das muss man sich auch nochmal bewusst machen, dass das Modell, das jeder nochmal im Kopf hat, nicht das Modell ist, das man auf dem Tisch hat, worüber man redet. Ja, das ist ein subjektives Modell, ganz eindeutig, ja. Wobei ich immer denke, das kommt irgendwie nicht vor, wenn wir ausbilden. Wenn wir ausbilden, tun wir immer so, das ist objektiv. Also alles, was Wissenschaft ist, ist halt schrecklich objektiv. Und dass es aber menschengemacht ist, das erfährt man dann am eigenen Leib, Stück für Stück in der eigenen Biografie. Und man spricht dann auch zum Beispiel mit den Studierenden darüber, die man anleitet, dass sie sich da nicht schlechte Wissenschaftler fühlen, nur weil sie das merken, dass da irgendwie die persönlichen Dinge reinspielen, sondern dass das eigentlich normal ist. Oder auch, wenn man Leute zur Promotion führt, dass man immer wieder darüber spricht, dass ja eigentlich immer persönliche Dinge einen auch treiben, bestimmte Sachen wichtig zu finden oder nicht so wichtig zu finden. Ja. Die Tatsache, dass, also angenommen, wir setzen uns zusammen, ein Physiker, ein Elektriker, Entschuldigung, Elektroingenieur, zwei Mathematiker und einigen uns auf irgendeine Repräsentation von etwas, die wir da jetzt mathematisch hinschreiben. Und jetzt hat trotzdem, wie du sagst, jeder seinen eigenen Zusatz, seine eigene Version dieses Modells im Kopf. Ist das ein Bug oder ein Feature? Ja, für mich ist das ein Positivum. Weil es ist ja auch, aber eigentlich würde man ja versuchen, das explizit zu machen eben. Und diese zusätzlichen Formeln sozusagen auch noch hinzuschreiben. Ist ja eigentlich Quelle von Missverständnissen. Ja. So, deshalb die Frage. Ne? Weil ich sagen will, worauf ich raus wollte, sollte es nicht Ziel sein der Modellbildung, dass das Modell die relevanten Eigenschaften eines Systems so genau oder so detailliert oder so unmissverständlich beschreibt, dass es da eben keine Diskussionen mehr gibt. Das wäre optimal, aber ich glaube, so funktionieren wir nicht als Menschen. Also wir müssen uns immer wieder an die Nase fassen und müssen uns da ein bisschen selber erziehen. Aber das ist der Anspruch, oder? Das ist der Anspruch, okay. Natürlich. Aber ich meine, es sind auch schon Raketen abgestürzt, wenn man sich nicht auf die richtige Metrik geeinigt hat. Ne? Ob es nun ein Zoll oder Zentimeter ist. Ja, ja, klar. Und jeder war sich sicher, es ist klar. Klar, ja. Naja, genau. Genau, das Wichtige ist halt, dass man sich das bewusst macht, denke ich. Nein, ich wollte ja auch nicht sagen, dass es das nicht gibt in der Praxis. Ja, ja. Ich wollte nur sagen, das Ziel von Modellbildung ist eben, so sein, dass man sich eben über Dinge wirklich klar ist und nicht nur pseudoklar. Ja. Ne, wir haben ja den Vorteil, dass wir eigentlich auch genau die Sprache zur Hand haben, mit der man es eigentlich wirklich exakt ausdrücken könnte, weil in der Mathematik, das ist sozusagen die Sprache der Wissenschaft, sollte man es absolut definitiv und fest hinschreiben können. Nur wir wissen selbst sozusagen in der Mathematik, da gibt es unterschiedliche Integralbegriffe, unterschiedliche Methoden, etwas zu bezeichnen. Da sind schon mal Ungenauigkeiten drin. Aber eigentlich haben wir die Werkzeuge in der Hand, es schon wirklich fest zu definieren. Nur ist es so, dass wir eigentlich davon leben, dass es diese Unterschiede auch gibt. Dass wir es brauchen, dass sozusagen der Gegenüber eine andere Vorstellung von etwas hat. Weil wenn wir alleine in dem Bereich arbeiten würden, kämen wir nicht aus unserem Teller heraus und in den Gesprächen, dass jemand sozusagen etwas anders ansieht und sagt so, ich habe das jetzt aber so und so verstanden. Wir können zwar auf den gleichen Formeln sprechen, das ist die Sprache, die wir haben, aber mir gefällt dieser Akzent, der vielleicht gar nicht in der Formel ausdrückbar ist, das kann der Grund sein, der uns wirklich weiterbringt. Und deswegen, theoretisch könnten wir es sehr fest formulieren. Also die erste Sprache ist natürlich, dass wir es in die Formeln schreiben. Die nächste Sprache ist, dass wir es in einem formalen Modell in der Programmiersprache definieren. Trotzdem es spielt da gar nicht zur Sache, dass man das, oder es spielt für mich nicht so eine große Rolle, dass ich das hundertprozentig festmache, weil das wäre dann eigentlich verlorene Siebesmühe, sondern umgekehrt über die Unterschiede reden. Weil das ist der Punkt, wo ich von dem anderen lernen kann. Ja. Und eben auch die Bereiche definieren, wo das Modell nicht gilt. Ja. Weil die sind ja typischerweise viel größer als die, wo das Modell gilt. Ja, und das ist auch, rede ich mir immer den Mund fusselig in der Vorlesung Modellbildung, dass man doch bitte sehr kritisch mit diesen ganzen Sachen umgehen soll. Weil man selber weiß vielleicht gerade noch, was man für Vereinbarungen getroffen hat und Vereinfachungen vorgenommen hat. Und das muss man dem Gegenüber aber vielleicht auch dazu sagen, der eventuell in der Haltung ist, das hat ein Mathematiker gesagt, da muss es stimmen. Und das dann sonst wohin trägt, wo das gar nicht sein kann. Ja. Ich denke, das ist so der springende Punkt an der Sache, dass die Mathematik quasi eine, wenn man so will, korrekte, deterministische Möglichkeit ist, irgendwas zu berechnen. Aber wenn die Annahmen, die man reinsteckt, die falschen sind, also sprich das Modell falsch ist, dann kann die Mathematik zwar auf diesem falschen Modell richtig rechnen, aber es kommt trotzdem Blödsinn raus. Genau. Na? Es gibt auch noch einen Anwendungsfall, ich glaube, der ist auch noch nicht so richtig angekommen. Also wir haben durch unsere Tätigkeit auch sehr viel zu tun mit total abgefahrener Rechentechnik. Also so Parallelisierung über die 1000 Prozessoren hinaus. Und irgendwann ist das halt so ein System, wo man nicht mehr genau weiß, was da jetzt eigentlich abläuft. Also sprich, Fehler, der einem bei einem Prozessor noch auffallen würde, der geht halt unter bei 1000 oder 10.000 Prozessoren. Und eine grundlegende Annahme der Wissenschaftlichkeit ist ja, dass sich alles wiederholen lässt und mit demselben Ergebnis, und dann ist es nur vertrauenswürdig und richtig. Ja. Und diese Annahme können wir für diese Arten von Rechnern nicht mehr treffen. Und was wir damit jetzt machen als Mathematiker, das ist eine große Herausforderung. Sagen wir mal so, die Herausforderung ist weniger für uns, weil wir solche Zusammenhänge eigentlich ganz gut kennen, wenn etwas halt nicht sicher funktioniert oder mit Fehlern behaftet ist. Damit können wir rechnen. Fehler nur halt Ja, zum Beispiel Fehlerrechnung oder man hat kontrahierende Algorithmen, die egal, ob ich nur ein bisschen daneben war, sozusagen damit zurechtkomme oder wir benutzen stochastische Methoden, um es zu beschreiben. Ja. Diejenigen, die aber sonst gewohnt sind, deterministisch zu arbeiten, Informatiker, gut, die kennen das auch, das Problem, dass quasi, wenn zwei Prozesse in eine Race-Condition kommen, dass es dann auch unberechenbar wird, was da herauskommt. Aber das wird gerade in der numerischen Simulation zum Standardfall. Und da muss man sich überlegen, wie kann ich dort geeignete Verfahren anwenden aus der Mathematik. Also da gibt es verschiedene Kandidaten, was man machen kann. Nur die muss ich dann auch mal jetzt in die Simulation mit einbringen. Und das wird dadurch ein sehr, sehr spannendes Gebiet, weil sowohl die Großrechner als auch die Grafikkarten haben immer mehr größere Fehlerzahlen, dass einfach da mal ein Bitflip passiert. Ja. Und dann kommt da irgendeine Rechnung raus. Womöglich ist es auch noch so, dass es nicht detektierbar ist. Oder ich umarme diese Eigenschaften sogar und sage, na gut, von mir aus, vielleicht gibt es Fehler, ich toleriere das nehme Algorithmen, die mir trotzdem gute Ergebnisse liefern. Also sprich, stochastisch wieder oder was wird jetzt raus? Also nee, es gibt verschiedene Methoden. Das eine ist natürlich, wenn ich ein Verfahren habe, was automatisch korrigierend ist, dann ist mir das schlichtweg egal. Der Fehler muss halt in einem gewissen Rahmen noch liegen ich kann dann sozusagen sagen, ich rechne damit so und so viel, dass so und so viele Fehler entstehen. Die werden aber im nächsten Iterationsschritt einfach wieder irrelevant sein. Okay. Mhm. Oder andere Methoden sind einfach, dass ich da sage, ich habe ein Verfahren, von dem ich von vornherein weiß, dass die Ergebnisse zu unterschiedlicher Zeit ankommen. Ich aber das trotzdem alles integriere, weil der Fehler sich noch im gewissen Rahmen befindet. Mhm. Ich aber dadurch einen viel besser parallelisierbaren Algorithmus habe. Ja, also weil der typische Fall ist, ich will eine Iteration, alle 1000 Kerne, 100.000 Kerne soll zum gleichen Punkt fertig sein und ich kommuniziere dann in dieser Zeit, also auf dem Weg bis zur Kommunikation, wird die Hälfte vorher fertig sein, die andere Hälfte nicht irgendwo. Ja. Das heißt, ich habe einen großen Bereich Dark Silicon, wo nichts passiert. Dann kommt dieser Kommunikationsschritt, wo überhaupt nicht mehr gerechnet wird, sondern nur Informationen getauscht werden und dann rechne ich wieder weiter. Solche großen Synchronisationen sind unwahrscheinlich teuer. Und verhindern, dass man wirklich aus der Parallelisierung gute Ergebnisse erzielt. Ja. Und deswegen sind wir daran interessiert, ein Verfahren zu finden, wo das einfach wir nicht sozusagen globale Logs haben müssen, sondern einfach sehr feingranulärer arbeiten können und dementsprechend nur lokal kommunizieren. Ja. Denn was teuer ist nicht das Rechnen, sondern Informationen zu verschieben. Also entkoppeln von Teilaufgaben in der Rechnung, sodass man eben nicht synchronisieren muss. Ja, genau. Und das ist genau der Punkt, warum wir auch neue Modelle brauchen. Weil die bisherigen Modelle sind davon ausgegangen, naja, man wird das alles so rechnen. Also man merkt jetzt schon einen anderen Punkt auf, wofür wir Modelle brauchen. Nicht nur, um die Wirklichkeit zu beschreiben, sondern auch eine Sprache zu finden, um es danach umsetzen zu können. Der Software würde sagen, es gibt sozusagen die funktionalen Anforderungen. Mhm. Das ist eben, dass mein Modell das Universum so repräsentiert, dass meine Vorhersagen, die ich damit mache, auch der beobachtbaren Wirklichkeit in einem bestimmten Gültigkeitsbereich entsprechen. Mhm. Also wenn ich sage Gültigkeitsbereich, dann gilt es wahrscheinlich nicht mehr. Damals im Urknall, da war alles anders, ja. Aber heutzutage im stationären Zustand, ne, und so weiter. Und was du jetzt eben sagst, zusätzlich gibt es noch nicht funktionale Anforderungen, nämlich zum Beispiel Fehlertoleranz, Parallelisierbarkeit und dann kann man das weitertreiben, ne? Erklärbarkeit für Studenten im fünften Semester. Ja, also das sind ja alles Dinge, die eigentlich nichts mit dem modellierten System zu tun haben, sondern mit der Repräsentation, die ich wähle, weil ich Randbedingungen habe aus der wirklichen Welt. Und deswegen werden wir für die gleiche Sache unendlich viele Modelle haben. Und genau in der jetzigen Zeit, wo wir sehen, dass natürlich die Rechnerarchitekturen sich auch so ändern und ganz neue Herausforderungen entstehen, ist Bedarf da, neue Modelle zu finden und dafür braucht es Mathematiker. Ja. Das war ein Randphänomen und das tritt jetzt mehr und mehr ins Zentrum. Ja. Und da muss man drauf reagieren. Free lunch is over. Mhm. Ich habe mal noch eine Frage zum Thema Abstraktion. Und zwar haben wir jetzt schon gelernt, man kann verschieden stark abstrahieren, um zu verschiedenen Modellen von der gleichen Sache zu kommen. Gibt es da irgendwelche Regeln, sage ich mal, wie man bei dieser Abstraktion vorgeht, in dem Sinne, dass man, ich stelle mir das vor wie so verschiedene Schichten, also wenn man nur so ein bisschen abstrahiert, dann kriegt man halt ein sehr komplexes Modell, kann damit aber wahrscheinlich auch noch super tolle Sachen machen. Wenn ich mehr abstrahiere, also so die nächste Schicht abtrage, dann wird es einfacher, besser verständlich, ich kann aber halt nicht mehr so detaillierte Vorhersagen machen. Ist diese Schichtensicht eigentlich richtig oder gibt es auch Fälle, wo es sinnvoll ist, sozusagen mehr so eine Tiefbohrung zu machen und zu sagen, ich habe jetzt an einer Stelle von meinem Modell habe ich total stark abstrahiert und an einer anderen Stelle bin ich aber jetzt noch total im Detail. Also Beispiel, ich habe irgendwie ein Architekturmodell von einem Haus. Und das ist irgendwie ein Riesenschloss, wie auch immer. Und deswegen kann ich nicht jeden einzelnen Stein total detailliert darstellen. Ich will aber an einer einzigen Stelle, will ich das Schlüsselloch im dritten Zimmer, will ich irgendwie auf den Mikrometer genau abstrahieren. Nehmen wir mal ein Beispiel aus der Wirklichkeit. Ja, bitte. Genau das habe ich. Ja, hallo, unser Schloss. Ehrlich gesagt, ich greife jetzt vor. Die Aufnahme, die ist jetzt, glaube ich, Montag. Wir haben eine Diplomandin gehabt, die sich genau mit dem Bereich beschäftigt. Also wer sich den Modellansatz zum Stadtmodell noch anhören will, der sollte jetzt nicht so genau hinhören. Aber genau das ist dieses Schlüssellochproblem haben wir gehabt. Und zwar, vielleicht wird sie auch gar nicht drauf eingehen. Es gibt digitale Stadtmodelle, Gebäudemodelle, und wir haben also das Glück, dass es auch ein digitales Stadtmodell Stadt Karlsruhe gibt. Und diese Modelle werden in verschiedenen Level of Details erzeugt. Das ist einfach auch, wofür man es nachher braucht, weil sozusagen das ganz grundsätzliche Modell, das Level-0-Modell, sind quasi Bauklötze, graue Bauklötze, die einfach durch einen Überflug durch die Stadt erzeugt werden. Es gibt noch ein Level darunter, das ist das Geländemodell, das ist sogar Level of Detail 0. Da ist dann nur sozusagen die Höhe der Landschaft drauf, und darauf werden dann diese Klötze automatisiert aufgesetzt durch den Überflug, wo Gebäude sind. Es gibt dann immer weitergehende Level of Details, die so weit gehen, dass man sogar am Ende ein fotorealistisches Modell hat. Das heißt, wenn man einen Raytracer da hinten ransetzt, kann man sich für einen bestimmten Ort in Karlsruhe tatsächlich ein Bild erzeugen, was so aussieht, als wäre man dort. Dafür sind die durch die Straßen gegangen und haben halt Fassaden fotografiert, übrigens auch Menschen rausretuschiert, dass man da nicht irgendwelche Probleme bekommt. Also einen unglaublichen Aufwand. Das gibt's natürlich für sehr kleine Bereiche der Städte, nur sozusagen dieses sehr aufwendige Modell. Wird aber benutzt zu Planungszwecken, veranschaulichen, wie könnte jetzt nun dieser Platz aussehen, wenn wir diese Änderung machen, oder einfach auch sozusagen das auch präsentieren zu können, das haben wir erreicht, und halt auch ja sich weitere Luftaufnahmen sparen zu können, weil man es im Rechner nach da reproduzieren kann. Nun gut, und da haben wir die Gelegenheit gehabt, in einer Kooperation mit der Stadt Karlsruhe, mit dem Liegenschaftsamt, Simulationen auf diesem Modell durchzuführen, und zwar Luftsimulationen. Wie bewegt sich der Wind durch die Stadt auf einem sehr, sehr kleinen Level? Dann kann man sich die Frage stellen, ja, wozu will man denn das eigentlich machen? Also erstmal, because we can. Es ist einfach super spannend. Wir machen Strömungssimulationen. Und können es mit richtigen Daten machen. Ja, wenn wir das auf richtig, ja, plötzlich haben wir wirklich eine Unzahl von Modellen. Also ich kann jetzt hingehen und sagen, ich will eine Strömungssimulation um dieses Gebäude herum machen. Also das erfreut mich schon mal sehr, dass man das machen kann. Aber da ist die Fakultät momentan in einem sehr interessanten Gebäude, und das haben wir dann momentan auch als Standardbeispiel genommen. Und zwar befindet sich das am Kronenplatz, und in dem Gebäude ist eine Tiefgarage eingesetzt. Eingebaut. Und diese Tiefgarage ist auf der einen Seite durch eine Einfahrt offen und auf der anderen Seite begrenzt nur durch eine Glasscheibe. Mhm. Diese Glasscheibe ist nicht sehr dick. Wir reden hier über Millimeter. Und das heißt, auch wenn uns eigentlich bei einer Luftsimulation das fotorealistische Modell nicht interessiert, ist diese 3 Millimeter dicke Lichtscheibe doch von elementarer Wichtigkeit. Weil wenn da eine Glasscheibe ist, geht da kein Wind durch. Wenn ich aber sozusagen sage, ich interessiere mich nur für ein Objekt auf die Größe so 1 Meter oder so, dann würde diese 3 Millimeter dicke Glasscheibe gar nicht erscheinen. Das heißt, würde ich die nicht berücksichtigen, dieses Schlüsselloch, würde ich die falsche Simulation machen, weil plötzlich würde ich einen wahnsinnigen Wind durch diese Unterführung durchs Gebäude durchschicken, was tatsächlich nicht da ist. Mhm. Das heißt, ich muss da das Gebäude sozusagen, muss dort tatsächlich etwas modellieren, das auch in einem groben Modell, was einmal 1 Meter Klötze, also Voxels beschreibt, trotzdem verhindert, dass es einen Luftdurchfluss gibt. Das heißt, diese Probleme treten natürlich ganz stark auf. Aber um ganz zurückzukommen, haben wir sozusagen verschiedene Hierarchien von Modellen, allein aus der Mathematik heraus, auf jeden Fall. Denn was können wir denn bisher zeigen in der Mathematik? Grundsätzlich fühlen wir uns eigentlich immer so, wir sind immer noch nur an den Anfängen. Und ich meine, das, wo man schon wirklich auf den Schultern von Giganten steht. Aber egal, wo man in der Mathematik hingeht, und das wird auch in jeder anderen Wissenschaft sein, sofort kommen neue Fragen, die man noch nicht beantworten kann. Ich meine, die Fragen fangen schon dabei an in der Mathematik. Was ist sozusagen, wie kann ich Mengen formulieren? Sozusagen, kann ich die Menge, die alle Mengen umfasst, als eine Menge formulieren? Das sind Fragestellungen. Da stehen wir Mathematiker davor und sagen, ja, das ist noch eins der interessanten Probleme in der Mathematik. Dementsprechend ist es auch so bei Modellen, je nachdem, welchen Detailgrad wir haben, können wir mehr oder weniger Aussagen darüber treffen, ob das Modell sinnvoll ist, ob oder wie viel Mathematik wir damit betreiben können, wie viel wir berechnen können. Und dementsprechend ist sozusagen diese Hierarchie an den Modellen, die uns alltäglich sozusagen begegnen, zum Beispiel in der Strömungsrechnung, sozusagen ja unser alltägliches Brot. Und das sind dann Hierarchien. Der spannende Fall ist doch eigentlich folgender. Wenn ich für die grobgranulare Beschreibung eines Systems Formalismus A hernehme und für eine feingranulare Beschreibung Formalismus B, dann habe ich doch an dem Berührungspunkt ein Problem. Genau. Ja, beziehungsweise meine Frage wäre halt, gibt es irgendeine ganz schicke mathematische Formel oder wie auch immer, wo ich nicht Formalismus A und B brauche, sondern was beides enthält? Ja, das ist eine der großen Fragen. Also ich hatte auch schon, als du das erzählt hast mit dem Schloss, gedacht, das ist im Prinzip auch so dieser idealtypische Fall, was man sich immer wünschen würde. Man könnte tatsächlich so die Modelle ineinander verschachteln und das ganz genau voneinander abgrenzen. Und dann ist mir aber auch sofort aufgefallen, ja, aber dann ist das Problem immer dieser Grenzübergang. Also sozusagen, wo die beiden aneinander stoßen. Ja. Also weil man verschiebt im Prinzip nur, das ist dieser Satz von der Erhaltung der Schwierigkeit, ja, man verschiebt nur die Schwierigkeit, die man versucht zu umgehen, auf die Stelle, wo man jetzt Informationen von dem einen System ans andere System übergeben muss, damit es das Zusammenspiel stimmt. Und ich denke, eines der großen Probleme der Modellfindung ist eben, dass man nicht nach Schema A vorgehen kann. Natürlich hilft einem das, wenn man schon mal ganz viele verschiedene Wege gesehen hat von Leuten, die vor einem schon Modelle gemacht haben. Weil natürlich, man nimmt dann einfach her und guckt, kann man das irgendwie anpassen? Geht das hier genauso? Wenn es funktioniert, ist schön. Wenn nicht, muss man halt das nächste ausprobieren. Und irgendwann stellt man fest, jetzt habe ich alles ausprobiert und bin immer noch nicht schlauer. Und dann muss man einfach mal schauen, ob einem selber was Besseres einfällt. Ja. Aber man kann nicht so hergehen und sagen, ich gebe euch ein Rezept. Und wenn ihr diesem Rezept folgt, kann ich euch garantieren, ihr kommt zum Erfolg. Das ist auch eine ganz große Gefahr in diesem Gebiet. Denn wenn man sozusagen große Programmpakete benutzt, nehmen wir mal Mathematica oder MATLAB oder Mabel, die bieten einem Beispiele, wie man Probleme lösen kann. Warte mal, stopp. Nicht, wie man ein Modell für die Realität findet, sondern wenn man das Modell hat, wie man das dann mathematisch... Natürlich, natürlich. Also diese Programme sind natürlich dafür ausgelegt, dass man halt die Probleme schon lösen kann. Aber die sagen dann, hat man einen Strömungsvorgang, dann kannst du dieses Modell benutzen. Sie geben einem schon fertige Modelle vor. Okay. Das ist zum Beispiel etwas, was ich für, um mal noch ein paar mehr Produkte zu nennen, kommen so Multiphysics, um eine Simulation zu machen, die jetzt Elektromagnetismus und Wärmeleitung verbindet. Ja. Dann werden schon Beispiele oder Schemata für Modelle vorgegeben. Und für uns, also ich meine erstmal für den Ingenieur, der jetzt sagt, okay, ich kenne mich mit der Mathematik jetzt nicht so aus, aber ich habe ja ein Produkt, das liefert mir die Möglichkeit, Modelle auf diese Art und Weise darzustellen. Und auch gleich, was natürlich für die Lösung ganz wichtig ist, gleich mit der Berechnungsweise, wie ich dabei weiterkomme. Dann ist es etwas, das ihm sehr, sehr viel hilft. Und in den meisten Fällen auch wunderbar funktioniert. Kritisch wird es an der Stelle, wo man an die Grenzen kommt, was dieses Modell darstellen kann. Im idealen Falle findet er keine Lösung mehr. Im schlimmen Falle kriegt er eine Lösung, die nichts mehr mit der Wirklichkeit zu tun hat. Mhm. Und ich meine, eins der ganz großen Probleme, die uns alle auch beeinflussen, ist, dass es Modelle gibt, wie man die Finanzwirtschaft beschreiben kann. Und dort einfach das Problem entstanden ist, dass ein Modell genommen wurde, was singulär für sich alleine korrekt ist. Also halbwegs korrekt ist. Aber sobald ein zweiter das gleiche Modell verwendet, nicht berücksichtigt wird, dass die ja sozusagen gleichzeitig sich beeinflussen. Mhm. Weil wenn der eine sagt, ich verliere mein Geld jetzt zu 90% oder zu 5% ist die Chance, ich verliere mein Geld, der andere auch 5% und das passt, man berücksichtigt nicht, dass es gleichzeitig passieren kann. Ja. Dann hat man systematisches Risiko, wie es so schön in der Presse heißt. Ja. Und das ist ganz normal in der Mathematik drin. Die haben den Zusammenhang nicht berücksichtigt. Und für sich ist die Mathematik, die Finanzmathematik, fantastisch. Nur wenn das einfach benutzt wird, ohne den Hintergrund zu sehen, wo darf ich das eigentlich benutzen? Ja, der Gültigkeitsbereich ist genau quasi. Und das ist das Verführerische an diesen Methoden für die Modellierung, die an verschiedenen Stellen angeboten werden. Es werden fertige Modelle, fertige Schemata geliefert. Ja. Male deine Aufgabenstellung einfach oder definiere sie in der Finanzmathematik oder in der Ingenieurswissenschaft. Male dein Objekt hier hinein, gib die Kopplung an und damit implizierst du ein Modell und ich rechne es dir dann aus. Ja. Das funktioniert wunderbar in den meisten Fällen. Diese Werkzeuge braucht man auch. Aber man wird typischerweise irgendwann in Probleme kommen, genau, wenn man nämlich das benutzt, wo es nicht mehr erlaubt ist. Und das wird derjenige nicht unbedingt merken. Und deswegen ist da eine große Gefahr drin. Klar. Und da braucht es dann eben Mathematiker, die da halt nochmal gucken. Das Problem, was wir ja auch haben, ist, dass sehr viele Entscheidungen heutzutage daraufhin getroffen werden, was für Simulationen Ergebnisse liefern. Und dann im Prinzip Experten auf einmal in die Rolle kommen, dass die eigentlich heimlich die Entscheidung treffen, weil die Simulationen machen, dann die Ergebnisse an die Leute weitergeben, die Entscheidung treffen dürfen, weil sie gewählte Vertreter sind oder in den entsprechenden Gremien sitzen, die aber eigentlich gar nicht mehr verstehen oder vielleicht auch nicht richtig erklärt bekommen, auf welcher Grundlage die Simulation eigentlich gemacht werden. Mag schon sein, nur wenn der Politiker entscheidet, der gar keinen Plan für ein Thema hat, ist nicht klar, dass es besser wird. Nee, aber das ist, dann wird im Prinzip so eine Halbwahrheit auch zum Beispiel über die Presse oder auch über andere Informationen gegeben, wo ich mir das als Mathematiker angucke und sage, Mensch, ich muss doch jetzt erstmal die ganzen Randbedingungen wissen. Was haben die denn eigentlich simuliert? Ja, das wird, dann wird so getan, das haben ja die Wissenschaftler gemacht. Das ist also ganz vertrauenswürdig. Und das stimmt natürlich inhärent nicht. Genau. Ja. Never trust the scientist. Ja. Ja, aber das kommen wir zurück zum Modell. Bei den Ergebnissen muss die Frage sein, was war das Modell dafür? Genau. Und daran kann man hoffentlich, wenn das angegeben ist, kontrollieren, sind wir jetzt für diese Aussage zuständig? Ist das Modell dafür zuständig? Genau, und ist diese Vorstellung, was ich daraus interpretiere, gedeckt durch das Modell? Ist das Bild, was ich im Kopf habe, das, was mit dem Modell ein geeignetes Fundament hat? Hat ein Modell den Anspruch, tatsächlich zu erklären, wie das System funktioniert? Oder kann ich ein Modell allein dadurch rechtfertigen, dass es mir das Leben vereinfacht und zu in einem definierten Gültigkeitsbereich richtigen Ergebnissen führt? Das ist so eine Frage. Mathematisch würden wir sagen, das ist die Frage nach Interpolation und Extrapolation. Also ob ich sozusagen versuche, mir in den Parametern, die ich weiß, mit dem Modell Sachen dazwischen zu erklären. Oder ob ich sage, ich habe jetzt das Modell von was und ich will jetzt irgendwas daraus ableiten, was eigentlich nicht von vornherein mit drin war, sondern was jetzt irgendwie davon ausgehend draußen liegt. Also extra, genau, eine Vorhersage. Und das kann natürlich eine örtliche oder eine zeitliche Vorhersage sein oder es kann auch irgendwie was sein, was einfach vom Thema her nur kurz daneben liegt. Ja. Und natürlich wird man das immer machen. Also man wird sozusagen immer hergehen und sagen, das und das habe ich verstanden. Das möchte ich verstehen, das ist so ähnlich, das muss ich irgendwie ähnlich beschreiben lassen und gehe dann diesen Schritt. Aber das ist natürlich eigentlich immer ein gefährlicher Schritt. Ich finde, man kann auch von den Fehlern lernen. Ich finde das auch einen ganz, ganz wichtigen Bestandteil, ein Modell aufzusetzen. Ich stelle mir vor, die Wirklichkeit ist so. Dann prüfe ich das an den Daten nach und sehe, das klappt nicht. Klappt nicht und dann weiß ich, diese Vorstellung, die ich hatte, stimmt nicht. Also was Markus ja eigentlich gefragt hat, und das finde ich ist eine interessante Frage, ist, wenn ich das an den Daten nachprüfe und die Daten bestätigen das, heißt das, die Wirklichkeit ist so? Und das ist ja nicht also, so. Dein Modell von die Sonne dreht sich nicht um die Erde, sondern und so weiter. Das bedeutet ja nicht, dass wir jetzt heute das richtige Modell haben. Das ist halt nur besser als das vorige Modell. Richtig. Es gibt ein ganz tolles Beispiel meiner Meinung nach dafür. Es gibt vom Wolfram, kennt ihr bestimmt, New Kind of Science. Fette Megabuch. Und da erzählt er ja im Prinzip, wie er alle möglichen physikalischen, biologischen, chemischen Geschichten dadurch, und jetzt kommt das wichtige Wort, beschreiben kann, indem er da seine komischen zellulären Automaten vor sich hinrechnen lässt. Er behauptet nicht, dass in jeder Schneeflocke oder in jedem Baum so ein zellulärer Automat sitzt, der da irgendwas vor sich hinrechnet und dementsprechend seine Blätter formt. Das heißt, bei ihm ist es tatsächlich so, er sagt, ich habe hier was gefunden. Wenn ich das sozusagen numerisch durchlaufen lasse, dann kommt was raus, das sieht so aus wie ein Baum oder eine Schneeflocke und deshalb kann man das vielleicht für bestimmte Experimente nutzen. Er behauptet aber nicht, dass die Welt aus zellulären Automaten besteht, meine ich so in Erinnerung zu haben. Und das ist eben so ein Beispiel. Damit kann man was beschreiben oder nähern, aber es hat nicht den Anspruch zu erklären. Ja, aber das ist, ich finde diese Frage müßig, weil das ist generell so. Nur weil dein Modell funktioniert, heißt das nicht, dass die Wirklichkeit so ist. Und du kennst die Wirklichkeit nicht, deswegen wirst du das nie überprüfen können. Gut, du kannst nur sagen, ob dein Modell zutrifft oder nicht. Schon richtig, aber du kannst halt, wenn du irgendwas von Atomen philosophierst und sagst, tolle Idee, nimmt man halt ein Elektronenmikroskop, druckt rein und sieht die Dinger. Also das ist schon eine andere Qualität, meiner Meinung nach. Also wir sind da in einer speziellen Situation. Für uns Mathematiker ist ein Modell nicht nur dafür da, dass wir tatsächlich Dinge berechnen, sondern dass wir halt, und auch nicht nur, um halt Dinge verstehen zu können. Für uns hat ein Modell auch schon in sich einen Sinn. Und es kann sehr gut sein, dass wir ein Modell aufstellen, von dem wir schon wissen, das stimmt nicht mit der Wirklichkeit überein. Aber wir merken, da steckt eine mathematische Struktur dahinter, die uns plötzlich ganz andere Eigenschaften liefert, die für sich so viel Gewicht haben, dass wir sagen, wir wissen, wir liegen falsch, Aber dadurch, dass wir jetzt eine besondere Theorie haben, können wir ganz andere Dinge damit anfangen. Und Beispiel, ich glaube, ja, ein Beispiel. Jetzt nehmen wir die Finanzmathematik. Ja. Finanzmathematik sagt, wenn man, also eine grundlegende Frage ist, ich will etwas in einem Jahr verkaufen. Das ist dann, oder ja, ich will zwar, oder wenn der Preis gut ist, will ich es verkaufen. Das ist ein typischer Fall, ich habe eine Option und habe jetzt sozusagen das Recht, es nach einem bestimmten Jahr zu verkaufen oder zu kaufen, wie man es auch gerade möchte. Die Frage ist, wie viel ist das jetzt wert? Weil, wenn ich es nämlich jetzt sofort veräußere an jemand anderen oder ich irgendwie eine Abrechnung machen will, ist für mich wichtig, dafür einen Preis zu haben oder jemand bietet es mir an, muss ich wissen, lohnt sich das für mich oder nicht? Ich muss dafür einen Geldpreis dafür angeben. So, und jetzt kann man sich überlegen, wie kann ich denn sowas berechnen? Ja, und sozusagen eine Methode, die es gibt, ist sozusagen, dass ich versuche, verschiedene Eventualitäten zu berücksichtigen und am Ende sozusagen, wenn ich alle Eventualitäten mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten versehe, ich nach einem Jahr sehe, okay, das ist das, was ich erwarten kann, dann rechne ich zurück und komme zu einem bestimmten Preis. So, genau. Aber das war die Pumpfparagraph-Frage, by the way. Da auch, zum Beispiel, ja, da kommt es auch ist vor. Dieselbe Idee, genau. Ja. Aber jetzt ist trotzdem die Frage, unser Geld ist ja nicht konstant. Sozusagen, wir haben immer eine fortlaufende Entwertung. Sozusagen, man muss eigentlich immer, sozusagen, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Option habe, die in einem, sozusagen, in Vergleich dazu sehen, wie verhält sich mein Geldmarkt. Und man vergleicht das dann halt mit sicheren Anlagen. So. Und jetzt ist einfach sozusagen das Modell, wie kann ich denn irgendwie das Ganze in Zusammenhang bringen? Und sozusagen die Methode, vor der wir wissen, dass sie nicht stimmt, ist die Annahme, also grundsätzlich ist der Markt immer arbitragefrei. Das heißt, egal, ob ich jetzt in die ins Risiko gehe oder ich nehme die sichere Anlage, ich werde im Durchschnitt das gleiche Ergebnis erzielen. Auch wenn der Aktienpreis wahnsinnig hoch geht, er hat genau die gleiche Chance, runterzugehen. Mhm. Und wenn der Aktienmarkt optimal ist, dann ist es egal, wo ich hingehe. Weil im Durchschnitt, also im Erwartungswert, die tatsächliche Realisierung kann ganz anders sein, habe ich das gleiche Ergebnis. So, und wenn man diese Annahme nimmt, kann man plötzlich aus diesem Modell eine riesige, fantastische Theorie daraus bringen, die Grundlage für unsere sozusagen Berechnungen ist, wie viel bezahlen, wie viel Optionsscheine und ähnliches. Aber gleichzeitig wissen wir, nee, das ist nicht so. Man kann das auch nachweisen. Man weiß sozusagen, auf verschiedene Längen gibt es halt Effekte, also verschiedene Zeiten gibt es halt Effekte, die bewirken, dass dieses einfache Modell so in diesem Zusammenhang nicht vollständig korrekt ist. Trotzdem benutzen wir das. Aber warum? Ja, weil wir eben genau sozusagen daraus eine Mathematik erhalten, Theorien erhalten, die uns weitere Berechnungsmöglichkeiten ermöglichen. Und damit hat dieses Modell für uns schon so viel Sinn, dass wir sagen, wir wollen das benutzen, um halt Dinge zu berechnen. Weil es können andere Modelle geben, die irgendwas anders berücksichtigen. Ja, dann habe ich gar nichts. Also eine typische Frage ist, wie schnell kann ich etwas berechnen? Oder welche andere Ableitungen, Aussagen kann ich daraus treffen? Die habe ich dann in einem anderen erweiterten Modell womöglich nicht mehr. Und damit bricht mir mein ganzes Gebäude zusammen, was ich in diesem einfachen auf jeden Fall habe und deswegen sehr viel damit anfangen kann. Auch wenn wir wissen, die Wirklichkeit ist nicht so. Das steckt im System. Ich weiß, ich bin nicht ganz richtig, aber ich kann damit schon sehr, sehr viel erreichen. Dann ist die Herausforderung halt, wenn mir dann dieses falsche Modell eine bestimmte Voraussage macht, ist die Schwierigkeit zu wissen, ob die jetzt so weit mit der Realität übereinstimmen kann, dass ich mich darauf verlassen möchte. Weil wenn ich weiß, dass das Modell eh falsch ist, warum soll ich dem dann irgendwas glauben? Ja, eher falsch, sagen wir Mathematiker. Die Finanzwissenschaftler würden wahrscheinlich sagen, ach, es passt eigentlich ziemlich gut. Für uns ist es nur, es ist falsch, weil es grundlegend es Annahmen gibt, die nicht erfüllt sind. Das okay. Heißt für uns schon falsch. Trotzdem, der Unterschied wird in kleinen Rahmen für die meisten Sachen ist der irrelevant. Ja. Also das Ergebnis ist sozusagen richtig genug für die meisten Anwendungsfälle. Genau. Das, was dem zugrunde liegt, ist für euch eigentlich falsch. Ja, und deswegen ist es richtig und falsch sozusagen in einem logischen, grundlegenden Anteil. Nur trotzdem ist es so, dass die Ergebnisse gerade jetzt bei kleinen Transaktionen, so funktioniert unser Wirtschaftssystem. Sonst wird es das nicht geben. Aber tatsächlich ist es auch so, dass natürlich in Banken und Versicherungen, da sitzen die natürlich dran und machen Erweiterungen für dieses System. An jeder Stelle wird halt da noch was berücksichtigt und da war die Vergangenheit so und das beruhigt dann. Dann nehmen die sogar aus einem riesigen Baukasten aus Berücksichtigung der Vergangenheit, wo die Vergangenheit eigentlich nichts mit der Zukunft zu tun hat. Genau. Sie nehmen Erfahrungen, sie nehmen Insiderwissen, sie befragen Leute und die Bank hat mehr Erfolg, die sozusagen das besser verknüpft, aber es kann auch einfach sein, dass sie umso eher irgendwann mal noch ein größeres Fiasko haben wird. Wie heißt es so schön? Man kann es gibt ja die Behauptung, man kann Roulette immer gewinnen, indem man, wenn man verloren hat, also man setzt auf Rot oder Schwarz, wenn man verloren hat, verdoppelt man einfach irgendwann viel Kohle hat. Wieder. Ja, das heißt nur, man macht das Risiko immer größer. Und tatsächlich sieht man das ja jetzt auch, dass selbst die größten vollkommen auf der Nase landen. Ja. Vielleicht, ja, konnten sie halt in den Zufall doch nicht austricksen. Ja. Ja, was halt so ein grundlegendes Ding ist, was Sebastian jetzt nicht so genau gesagt hat, ist, dass man sehr häufig bei diesen Modellen davon ausgeht, dass die Entscheidungen komplett unabhängig voneinander getroffen werden, wenn man so einen Markt beobachtet. Und da hat man sehr einfache Beispiele, wo das offensichtlich ist, dass das Quatsch ist. Weil, was weiß ich, wenn ich zum Beispiel so eine Route plane, jemand fährt Getränke aus, dann hat er natürlich bestimmte Bestellungen, aber dann hat er auch immer so Sachen, wo einer sagt, du, ich brauche heute mal eine Kiste mehr, und er hat das vorher noch nicht gesagt. Und der versucht sich im Prinzip mit dem, was er im Wagen mitnimmt, darauf einzustellen. Und man könnte erstmal sagen, von dem Modell her, natürlich, es gibt einfach so eine Erwartungshaltung, plus minus geht das ungefähr aus, und dann nimmt sozusagen immer noch ein bisschen mehr mit, damit er alle befriedigen kann. Aber wenn halt nun mal so ein heißer Tag ist oder wenn ein Fußballspiel vor der Tür steht, dann ist das nicht so, dass sich alle Käufer unabhängig voneinander so um dieses Mittel herum entscheiden, sondern alle entscheiden sich dafür, mehr zu nehmen, weil eben ein bestimmtes Ereignis ist, was nicht so macht, dass sie sich alle unabhängig voneinander entscheiden. Ja. Aber das fehlt halt in dem Modell. Das fehlt komplett in dem Modell, und das ist ein großes Forschungsthema im Moment in der Informatik auf der Grenze zur Wirtschaftswissenschaftler. Dafür Modelle zu entwickeln, die sowas berücksichtigen können. Das ist ja meine Theorie, dass die Deutsche Bahn an Feiertagen irgendwie die Feiertage nicht in ihrem System hat. Deswegen gibt es immer zu volle Züge an Feiertagen. Ja, genau, die könnten davon auch profitieren, wenn die das ein bisschen lernen würden. Wobei ich würde sagen, als du gesagt hast, wir machen auch manchmal Modelle, die nichts mit der Realität zu tun haben, habe ich mir so an wirklich sowas gedacht wie, ich meine, dass Parallelen sich nicht schneiden, das ist ja irgendwie das, was wir beobachten. Und dann kann man ja auch genauso eine Geometrie machen, wo eben sich die Parallelen doch irgendwo schneiden. Dann kann man erstmal gucken, wie baut man das Axiomensystem auf, und kann innerhalb des Axiomensystems schöne Sachen ausrechnen und findet das einfach total befriedigend, was man da für schöne Sachen rauskriegt, und weiß genau, die Realität ist nicht so. Und dann lässt man 50 Jahre hergehen, und auf einmal gibt es einen Gegenstand, auf den sich das perfekt anwenden lässt. Was? Zum Beispiel, finde ich schön. Welcher Gegenstand? Das ist im Prinzip, wenn man versucht, in Raum und Zeit mit Relativität zu rechnen, dann braucht man genau sowas. Okay. Was wir uns irgendwie auch nicht mehr richtig vorstellen können, weil es irgendwie so wenig mit dem mit unserer sensitiven Erfahrung zu tun hat, dass es sehr schön ist, wenn man dann einfach die Modelle umsetzen kann. Ja. Aber du sprichst jetzt von projektiver Geometrie. Ja, ja. Ja, das ist der Standard jetzt in der Computergrafik. Also das alles, auch, ja, das alles stimmt, ja, da habe ich jetzt nicht dran gedacht, ja, aber mit projektiver Geometrie gerechnet und ja, man hat halt, es ist so ein grundlegender Bestandteil inzwischen geworden, aber es ist ein anderes Bild plötzlich, die Unendlichkeit trifft sich in einem Punkt, man hat kann die Welt, sozusagen die Fläche in einer Kugel abbilden, und es gibt eigentlich keinen Unterschied zwischen Geraden und Kreisen, deswegen haben wir so ein schönes Wort Kreise, aber das ist inzwischen grundlegende Mathematik geworden. Ist ein Modell das gleiche wie eine Theorie? Also Relativitätstheorie, Quantentheorie? Ist das ein Modell? Gibt es da einen Unterschied? Ich glaube, das ist mehr so eine persönliche Sache. Also ich würde ja immer denken, eine Theorie ist irgendwas, was rings um das Modell auch Dinge zu dem Modell erklärt. Aber man kann es natürlich wahrscheinlich genauso auf den Standpunkt stellen, wenn ich die Erklärung zu dem Modell habe, habe ich das Modell auch noch nicht so richtig. Das heißt, eigentlich gehört die ganze Theorie zum Modell dazu. Ne? Also was du sagst, ist, das Modell ist der formale Kern einer Theorie. Würde ich so sagen, ja. Das hätte ich jetzt aus dem Bauch raus auch, macht Sinn für mich. Andere Meinungen? Naja, wir haben natürlich eine besondere Sichtweise darauf. Wir sehen es natürlich aus der Mathematik heraus. Ich glaube, ein Physiker hat nochmal hat womöglich eine andere Vorstellung. Ja gut, ich meine, ich kann alle Begriffe immer so definieren, wie ich Bock habe, und kann jeden Begriff siebenmal umdefinieren, aber das scheint mir ein sinnvoller Zusammenhang. Weil wenn ich sage, es ist jetzt gleich, ja gut, dann brauche ich die Begriffe nicht. Ja. Ja. Vielleicht noch so eine theoretische Frage, wo wir gerade dabei sind. Nach meinem Verständnis gibt es Gebiete der Mathematik, die nichts mit Modellen zu tun haben. Ist das so, oder ist alles in der Mathematik ein Modell? Also in meinen Augen wäre alles ein Modell. Ja, ich meine, das ist die Frage, ob wir innermathematisch oder darüber reden. Aber also sozusagen so mein genannt. Blick ist es auf alle Fälle. Ich muss da kurz einen Widerspruch einlegen, weil ein Modell ist immer etwas, was in Bezug steht zu einem System, das ich beschreibe. Das heißt, nur weil ich in der Mathematik irgendwas ausrechnen kann, ist es noch kein Modell. Das ist erstmal nur Mathematik, das ist ein Formalismus. Ja, und damit ich das anwenden kann gegen einen, oder? Aber sobald du zum Beispiel sagst, diese Formel beschreibt einen Kreis, dann ist diese Formel ein Modell für den Kreis, oder? Also wo wir jetzt eigentlich, glaube ich, auch ganz stark dran denken, ist sozusagen die reine Mathematik. Die macht ja normalerweise keine Anwendungen, keine Modelle. Die braucht das ja eigentlich gar nicht. Genau, die ist in sich selber glücklich. Ja, aber auch da sehe ich persönlich sehr, sehr viele Modelle, weil wenn ich mir die Zahlentheorie angucke, die beschäftigt sich zum Beispiel ganz stark mit den natürlichen Zahlen, ist die sind die natürlichen Zahlen etwas in der Welt Gegebenes? Oder nicht? Und wenn ich jetzt da anfange, mir sozusagen etwas zu konstruieren, eine Sprache zu finden, also das ist auch mein Zusammenhang, wie ich es auch dargestellt habe, mit der Definition. Ich definiere mir bestimmte Konstrukte, mit denen ich besser rechnen kann. Das ist eigentlich ein Paradebeispiel dafür. Ich habe festgestellt, eine bestimmte Definition, die mir, in der ich eine Addition durchführen kann und ich halt bestimmte Eigenschaften habe, das ist eben eine Gruppe, wenn ich noch eine Multiplikation hinzunehme und ich habe jetzt additiv ein inverses Element, aber nicht multiplikativ, habe ich den Ring und plötzlich kann ich in dem rechnen, was nachher im Computer drin steht. Das ist ein Modell, was aus ich in der Mathematik entstanden ist, wo man gemerkt hat, ich kann damit wunderbar rechnen. Mache ich irgendeine Eigenschaft weg, dann komme ich nicht mehr wirklich so weit und kann viel weniger mitmachen. Und dann haben sich auch bestimmte Begriffe eingebürgert. Und da ist ganz klar, diese Art von Mathematik arbeite ich auf dieser Art von Modell. Und das sind für mich, da gibt es auch Unterschiede. Also bist du eigentlich wieder bei deinen Axiomen und so weiter, wo du vorhin ganz am Anfang warst. Natürlich, ja, okay, sozusagen so ist es eine Definition. Ja. Und da gibt es aber auch Unterschiede. Es gibt verschiedene Systeme, die einen sagen, ja, es muss immer eine Null dabei sein oder ein Ring ist immer mit einer Eins, also ein multiplikativ neutrales Element. Andere sagen, nee, das setzen wir nicht voraus. Das ist noch auf einem sehr niedrigen Level. In anderen Bereichen gibt es sozusagen eine Forschungsrichtung, die dies verteidigt, die andere verteidigt jenes. Und die unterscheiden sich dann aber auch in denen, was sie daraus ableiten können. Aber trotzdem ist es ein Modell und man findet aber plötzlich, und das ist das Fantastische, diese Mathematik in der Realität wieder. Und da merkt man plötzlich, hey, da kann man sich Dinge im Kopf ausdenken, wo man nie erwartet, dass daraus was wird. Und dann sieht man es doch. Es gibt schon Modelle, von denen wir noch gar nicht wissen, was sie modellieren. Genau. Ganz genau. Und die sind alle schon mal fertig vorbereitet. Die haben da schon mal was vorbereitet. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe noch eine sehr starke Erinnerung an meine allererste Vorlesung lineare Algebra. Das war aber auch eine charismatische Persönlichkeit. Aber der hat diese Vorlesung angefangen mit der Frage, was ist eine Zahl? Ja. Und natürlich sitzen alle da und haben das sichere Gefühl, sie wissen, was eine Zahl ist und sie können es nicht ausdrücken. Und seine Antwort hat uns dann auch nicht richtig befriedigt, weil er sagte, Zahl ist ein Element eines Vektorraumes. Und er hat dann im Prinzip dann haben schon die ersten ihr Studium abgebrochen. Ja, das haben sie nicht gemacht, weil sie ihm vertraut haben. Ne? Diese Bindung war halt da. Aber er hat im Prinzip ein halbes Jahr gebraucht, um uns zu zeigen, dass das tatsächlich eine sinnvolle Erklärung ist, dass wir die Dinge, die wir wissen über Zahlen, aus dem täglichen Umgang damit übertragen können auf andere Dinge, wenn wir verstehen, was eigentlich mit Multiplikation und Addition zwischen diesen Objekten läuft. Also diese Abstraktion, dass man das als Modell nehmen kann und auf andere Sachen übertragen kann. Mhm. Und dann kann man, also ich fand das erstmal absurd, aber dann hat man verstanden, nee, das ist eine höhere Wahrheit, für die man einfach erstmal ein bisschen Zeit braucht, um sich die zu erarbeiten. Ja. Also das mit den Zahlen, das haben wir haben ja mal eine Folge gemacht über Zahlentheorie. Ich weiß nicht, ob ihr die angehört habt. Da haben wir das ja auch diskutiert, ob die Zahlen auch ohne die Menschen da sind und ob zwei Säbelzahntiger, die in der Steinzeit da saßen, ob das schon zwei waren. Auch ohne, dass es Menschen gab, die gezählt haben. Ja, wobei, das ist ja auch total witzig mit dem 1, 2, viele. Und dann braucht man immer mehr Zahlen, um wirklich unterscheiden zu können, was die vielen sind. Und ich denke, das ist auch so ein Entwicklungsprozess, der sich über die Zahlen manifestiert. Ja. Naja, vor den Zahlen hat man sich mit komplizierteren Methoden geholfen, dem Abbildungsbegriff. Also Schafe mehr als zwei hat man abgezählt durch Steine. Ja. Dementsprechend dann, wenn die Steinzahl wieder stimmt, dann habe ich die richtige Sache. Und ich sage auch gern, Physiker sind eigentlich die besseren Mathematiker. Ja, Physiker sind die besseren alles. Nein, es ist einfach so, dass auch in der aktuellen Wissenschaft wo die Mathematik an die Grenzen kommt, weil einfach die Wirklichkeit Dinge zeigt, die die Mathematik noch nicht durchdacht hat, theoretische Physiker herkommen und Mathematik betreiben. Mhm. Und das finde ich toll. Aber ich meine, grundsätzlich, das ist die Unterscheidung gibt es natürlich gar nicht. Ja. Jeder, der sich natürlich mit sozusagen der Materie beschäftigt, ist gleichzeitig Mathematiker, Ingenieur, Informatiker, Physiker. Man hat nur eine bestimmte Art, es zu lernen und sozusagen die hat so bestimmte Manifeste, auf denen man erstmal aufbaut und sein Gedankenbild festigt im Kopf, aber irgendwo fangen wir dann an, uns eigene Sachen zu überlegen und dann ist jeder Ich habe auch immer das Gefühl, als Mathematiker haben wir auch immer so ein bisschen diesen Drang dazu, den Finger an die Wunde zu legen, also über die extremalen Fälle nachzudenken. Mhm. Und das kann sehr gut sein, das kann einen aber auch manchmal sehr davon abhalten, Dinge zu tun, die ein Physiker einfach macht, weil er einfach sagt, soweit mir mich das trägt, mache ich das jetzt, bis ich an die Wand knalle. Und wenn er nie an die Wand knallt, macht er immer weiter. Ja, das Problem ist halt, dass er merken muss, wenn er an die Wand knallt. Mhm. Ne? Also im übertragenen Sinne. Gut, ich meine, wir können jetzt noch stundenlang weiter philosophieren. Ich denke, wir sollten mal ein bisschen Richtung Mathematik gehen. Mhm. Und nach unserer Meinung waren wir ja jetzt die ganze Zeit in der Mathematik. Ja, das ist genau damit wollte ich mich gerade anfangen. Weil, wie gesagt, ich bin zwar Physiker, aber ich bin ja praktizierender Informatiker. Und wir machen ja auch viele Modelle. Also Zustandsmaschinen, auf denen ich dann irgendwas rummodel checken kann, mhm, oder UML, auf dem ich dann nichts machen kann, aber sieht toll aus. Was da dahinter liegt, ist ja die Aussage, dass ein Modell immer, oder um ein Modell beschreiben zu können oder um ein Modell hinschreiben zu können, brauche ich eine Sprache. Mhm. Und die Sprache bestimmt, was für Modelle ich damit ausdrücken kann, und die Sprache bestimmt auch, was ich damit machen kann. Und ihr verwendet jetzt logischerweise die Mathematik als Sprache zur Modellierung. Und wir reden gleich noch im Detail drüber, welche Gebiete der Mathematik, aber es klingt mir vielleicht ein bisschen so, dass ihr der Meinung seid, alles ist Mathematik. Also sobald ich etwas tue, was dem Anspruch der Modellierung genügt, nämlich dass ich analysieren kann, dass ich vielleicht vorhersagen kann und so weiter, dass ich dann eigentlich zwangsläufig auf der Mathematik bin und auch eine Zustandsmaschine, die der Software nicht als Mathematik sieht, ist natürlich im Endeffekt Mathematik. Ja, ist zumindest der Teil Mathematik in allem. Genau. Ich würde ja niemals sagen, das ist nur Mathematik, aber es ist auch Mathematik. Also, weil ich damit sagen will, soll ich die Episode nachher mathematische Modellbildung nennen oder einfach nur Modellbildung, weil es gar keine anderen Modelle gibt? Ja, wir sagen immer lieber mathematische Modellbildung, weil wir uns einfach ein bisschen davon abgrenzen wollen, was, sagen wir mal, andere Leute unter Modellen verstehen, die es nicht so genau nehmen. Grenz doch mal ab, was ist genau, wo wird ein Modell oder Modellbildung zum mathematischen Modell? Also ein wichtiger Teil ist natürlich die Idee, dass wir etwas absolut exakt formulieren können und es genau nur diese eine Darstellung gibt und halt die abstrakt, mathematisch, rigoros, sinnvoll ist und genauso passt. Das gibt es eigentlich nur in den Fällen, wo wir über mathematische Modelle in der Mathematik sprechen. Sobald wir sozusagen physikalische Phänomene, medizinische Phänomene, irgendwas darunter haben, dann gehen wir natürlich zurück auf die Ergebnisse, auf die Erkenntnisse, die andere Wissenschaftler aus der Natur gewonnen haben. Das geht darauf zurück, dass wenn wir uns mit Elektromagnetismus beschäftigen, dass natürlich dahinter die Maxwell-Gleichungen stehen. Die haben wir uns nicht überlegt. Und inwieweit die gültig sind, können wir natürlich auch, ist außerhalb unseres Modells. Sozusagen die Beschreibung, die wir natürlich jetzt mathematisch machen, ist, dass wir darauf erstmal basieren und sagen, dies möchten wir, also die gegebenen Bestandteile, möchten wir mathematisch sinnvoll und vollständig in diesem Modell beschreiben. Aber da kann ich natürlich nichts darüber sagen, dass das natürlich das, worauf ich baue, mathematisch perfekt ist. Hm. Also es gibt ja zwei Schritte. Es gibt sozusagen den Schritt von der Wirklichkeit hin zu einer geeigneten mathematischen Darstellung. Also das ist ja das, was man als Modellbildung bezeichnet. Hm. Und dann gibt es auf dieser, also quasi, wenn ich diese mathematische Darstellung habe, dann kann ich darauf irgendwas tun. Dann kann ich da Konsistenz prüfen, ich kann das auf Vollständigkeit prüfen, ich kann das analysieren, ich kann damit vorhersagen, alles Mögliche tun. Ich denke, dieser Übergang von der tatsächlichen Welt zum mathematischen Modell, das ist das, wo ihr quasi Unterstützung von anderen braucht. Auf alle Fälle, ja. Weil ihr das nicht wissen könnt, weil ihr keine Ahnung habt von Biologie. Und das geht auch andersrum. Also wenn wir sozusagen dann in dem mathematischen Modell was rausgefunden haben, dann wieder zu verifizieren, ob das auch mit der Realität übereinstimmt. Da sind wir, also es ist auch so ein typisches Problem in Abschlussarbeiten, dann brauchen wir irgendwelche Messdaten und die kriegen wir nicht aus uns. Ja. Zum Beispiel, also ganz lapidar. Ja. Wenn es um die Beschreibung der Wirklichkeit geht, gehen wir in die Bereiche der Anwendung hinein, haben dort bestimmte Formulierungen, benutzen aber jetzt eine mathematische Formulierung oder eine mathematische Beschreibung dieser Phänomene. Wir sind dann natürlich zum Beispiel zu Hause in Differentialgleichungen. Das ist ein Teil, da passiert irgendetwas. Auf der anderen Seite gehört für uns natürlich auch zum Modell noch mehr dazu, damit wir überhaupt die weiteren Schritte machen können. Nämlich, wir müssen beschreiben, über was für Objekte reden wir da? Und in der mathematischen Modellierung sprechen wir typischerweise jetzt nicht darüber, naja, das wird jetzt irgendeine Funktion, irgendwas sein. Da sprechen wir auch über Funktionenräume. Da sprechen wir, was für Eigenschaften, was für Regularität haben diese Funktionen, was erwarte ich davon? Und genauso gehört auch dazu, dass ich neben den darüber spreche, wie verhält sich etwas, was verhält sich, sprechen wir auch immer darüber, was gibt es für Kopplungen oder Randbedingungen. Oder Anfangs- und Endbedingungen in dem Falle. Und das ist so dieser typische Dreiklang, wenn wir ein Modell aufschreiben, wir sagen, was bewegt sich? Sozusagen, was sind die Objekte, über die ich mich unterhalte? Typischerweise in was für Funktionen räumen, was für Regularität, welche Dimensionen bewegen sie sich? Dann gibt es einen Teil, sozusagen, der darüber spricht, wie verhält es sich? Die sind häufig beschrieben durch Differentialgleichungen. Also speziell in der angewandten Mathematik ist es so. Und zusätzlich zu diesen Gleichungsbedingungen gibt es dann immer nochmal, sozusagen, die über auf dem gesamten Gebiet gelten. Das Gebiet ist natürlich auch sozusagen ein Spielraum, den ich definieren muss. Kommt dann am Ende sozusagen der Bereich, wo ich darüber spreche, wie ist gekoppelt, wie sind Randbedingungen, was habe ich für Parameter? In gewisser Weise sind das so gewissermaßen Plausibilitätschecks. Ja? Also ich sage zum Beispiel, ich weiß, hier bewegt sich irgendwas. Aber das, was sich bewegt, ist auf der einen Seite irgendwo festgebunden. Also weiß ich, dass da, wo es festgebunden ist, stellt die Bewegung auf jeden Fall null. Das heißt, wenn mein mathematisches Modell was anderes rauskriegt als dort null, dann ist es falsch. Ja, also ich würde, ist es korrekt, man könnte das, in manchen Fällen ist es Plausibilitätscheck, weil sonst würde ich das Falsche modellieren. Für uns ist aber einfach Vollständigkeit. Mhm. Also ein Modell ist für uns nicht vollständig, wenn ich nicht beschreibe, was bewegt sich wo, auf welche Art und Weise und was sind sozusagen die Randbedingungen. Ja. Das ist so das, was eigentlich, wenn man ein mathematisches Modell sieht, findet man diese Bestandteile wieder. Und was dann noch ein ganz wichtiger Anteil ist, den du jetzt noch nicht benannt hast, dass sich das in gewisser Weise auch stabil verhält. Also das heißt, dass wenn ich nur kleine Änderungen habe an irgendwelchen Parametern da drin, dass es auch dazu führt, dass sich die Lösungen dann nur in gewisser Weise klein ändern. Ja. Das ist für mich aber schon tatsächlich der Teil der Analyse, der nachher hinterherkommt. Das möchte ich zum Beispiel damit erreichen. Mhm. Aber ganz klar. Aber das wird im Prinzip so erstmal unterstellt. Also wenn du das nicht dazu sagst, wird immer unterstellt, das würde sich so verhalten. Und das ist aber leider nicht immer so. Ja, du sprichst jetzt davon, das ist dann ein gut gestelltes Problem. Genau. Woran erkennt man denn sozusagen, dass ein Modell ein gutes ist? Und das sind eben solche Geschichten, ja, dass es zum einen der Realität entspricht, dass es halt stationär oder nicht wegrennend ist. In dem Sinn ist die Realität für uns dann erstmal egal. Beim gut gestellten Problem, das ist ein rein mathematischer Begriff. Ist es mir völlig egal, was mit der Wirklichkeit zu tun hat. Das ist genau so ein Begriff, dem ein Modell gegeben werden kann. Also man spricht vom gut gestellten Problem. Also ich will das Modell irgendwie dann lösen. Das heißt, ich muss vom Modell zu einem Schritt kommen, dass ich sage, jetzt, das ist das Modell und ich will das jetzt lösen. Die Dinge, die ich jetzt genannt habe, die gehören einfach nur dazu, dass es vollständig ist. Wenn ich das vergesse, dann ist es nicht vollständig. Dann ist irgendwas nicht klar. Und dann sind wir schon mal raus aus dem Bereich der mathematischen Modellbildung, weil ich gar nicht anfangen kann, Mathematik zu betreiben. Ja, oder ich muss dann sagen, unter welchen Bedingungen kann ich jetzt Mathematik machen und muss das dann mit zu der Lösung dazu sagen. Wieder vervollständigen. Genau. Genau. Und wenn ich jetzt sozusagen zu der Stelle komme, okay, es ist schon inhärent klar, wie ich das jetzt rechnen kann, dann bin ich bei einem, und das ist oftmals schon sehr naheliegend, dass man zu einer Rechenmethode kommt oder man an sich sagen kann, gibt es etwas, was dieses Modell erfüllen kann? An dem Moment kann man dann dazu übergehen und sagen, das ist ein gut gestelltes oder schlecht gestelltes Problem. Und für ein gut gestelltes Problem gibt es eigentlich drei Bedingungen, die gelten müssen. Das ist eindeutig, dass es überhaupt eine Lösung gibt für das, was ich aufgestellt habe für dieses Modell. Dass es eindeutig lösbar ist. Und, das ist genau der Punkt, den du genannt hast, der für uns eigentlich der am häufigsten auftretende Fall ist, es gibt eine stetige Abhängigkeit zwischen dem, was ich reinstecke und was rauskommt. Mhm. Weil hätte ich das nicht, hätte ich Schmetterlingseffekt. Ich kann nicht was garantieren. Was ja aber in manchen Systemen auch tatsächlich der Fall ist. Richtig. Ja, genau. Und das ist genau der Fall. Solche Modelle stellt man natürlich auf. Chaostheorie. Man stellt die auf, um festzustellen, das klappt so nicht. Wie muss ich jetzt das Modell ändern? Ja. Womöglich unnatürlich ändern, um zu der Eigenschaft zu kommen, dass ich eine Gutgestelltheit habe. Wobei ja auch die Sache mit der Eindeutigkeit, es kann ja auch in der Realität mehrere Lösungen geben, oder? Ja, aber das ist das Problem. Weil wenn wir mit in ein Problem hineingehen, wo wir wissen, es gibt mehrere Lösungen, dann ist die Mathematik typischerweise oder die Lösungsmethoden sind dann nicht so nett, dass sie sagen, sie liefern die eine oder die andere Lösung, sondern man arbeitet dann in einem Vektorraum und bekommt plötzlich die gesamte lineare Kombination zwischen den beiden Lösungen raus und hat am Ende gar nichts. Kann man nichts von ablesen. Also das ist wieso, aber Moment, Lösungen das ist doch, wenn ich jetzt irgendwie die Nullstellen von einer Parabel berechnen will, die halt durch die X-Achse geht, sind das halt zwei Stück. Dann will ich die doch auch beide rauskriegen, wenn ich das Modell löse. Ja, aber ich kann das nur rauskriegen, indem ich dann sage, ich suche die Nullstelle in diesem kleinen Intervall, wo ich vermute, dass eine liegt. Da finde ich auch nur eine. Und wenn ich die dann gefunden habe, reduziere ich das System und habe dann halt eine lineare Gleichung und finde dann von der auch noch die andere Nullstelle. Also gerade bei dem Das wäre so was Typisches, ja, was man dann machen würde. Das habe ich noch nicht verstanden. Warum kann ich nicht einfach die Formel lösen und kriege zwei Lösungen raus? Ja, das geht nur mit der Formel, das geht nicht numerisch. Also wenn man das sozusagen im Computer übergibt, der kann das so nicht. Das ist auch ein Spezialfall. Naja, das stimmt ja nicht. Ich meine, Mathematiker kann ja symbolisch lösen. Richtig. Vielleicht kann symbolisch lösen, ganz genau. Wir können nicht alles lösen. Also da muss man gleich sagen, die Polynome sind das Standardbeispiel, wo die Mathematik an die Grenzen kommt. Quadratisches Polynom, absoluter Sonderfall. Oh gut, ich meine, das kann null, eine oder zwei Lösungen haben. Aber ob es eine Lösung oder zwei Lösungen gibt, ist numerisch oftmals gar nicht zu überprüfen, weil die zu nah beieinander liegen können. Wir können das nicht mehr verifizieren. Da gibt es endlos Beispiele, wo das auftritt. Sind wir uns einig, wenn die Realität zwei Lösungen hat, dann will ich die auch beide rausnehmen. Nee, will man nicht. Manchmal will man beide, manchmal nicht. Das ist ein Problem. Das muss man sozusagen dazu sagen. Aber was gibt es denn so für Fälle, wo ich nicht beide Lösungen rauskriege? Ich will vielleicht nur die größte wissen. Weil ich mich irgendwie davor schützen muss, dass ich eine bestimmte Schranke... Kann ich ja hinterher vergleichen. Ja, aber dann hat man vielleicht zu viel investiert, ja. Also beim quadratischen Polynom ist es auch nicht so. Aber wenn man zum Beispiel höhere Polynomgrade hat, das ist unendlich aufwendig, das rauszufinden. Und dann braucht man manchmal nur das Größte und sucht dann auch noch Verfahren, die nur das Größte suchen. Okay, aber dann ist meine Fragestellung ja auch nicht, ich will die Nullstellen von diesem Polynom haben, sondern ich will die größte Nullstelle von diesem Polynom haben. Aber das ist tatsächlich so eine typische Geschichte, dass man erstmal ganz genau drüber reden muss, welches Problem man eigentlich lösen will. Okay. Ja. Und typischerweise sollte das schon so sein, dass man da drin was einbaut, dass man ein was finden will. Mhm. Erstmal. Und wenn man dann mehr Informationen braucht, wie man die dann Stück für Stück gewinnen möchte. Okay. Aber das hat jetzt wieder damit zu tun, dass du möglichst schnell, effizient rechnen. Das hat auch was damit zu tun, wenn ich solche numerischen Verfahren mache, dass die eben wirklich nur eine Sache ausrechnen können. Die sind normalerweise nicht dafür gemacht. Ja. Also ich kann natürlich, wenn ich symbolisch rechne, das irgendwie verstecken. Aber was da ganz dahinter läuft, ist irgendwas, was mir einfach nur eine Sache ausrechnet. Aber machen wir jetzt gerade bei der ganzen Diskussion die implizite Annahme, dass wir diese Modelle, die wir aufstellen, immer numerisch lösen? Das ist für uns der typische Fall, wenn wir sozusagen einfach mit Papier und Bleistift überfordert sind. Ja, aber verstehe ich. Also ich meine, mir ist schon auch klar, wir haben ja schon zig Omega-Tau-Episoden gemacht, wo irgendwie das eine Rolle spielt. Ja. Deshalb sind wir jetzt ja auch hier, dass man das Thema mal nochmal grundlegender anfasst. Aber hat die Mathematik sozusagen aufgegeben, Probleme, die relevant in der Praxis sind, auch geschlossen lösen zu wollen? Nee, auf keinen Fall. Also es klingt so ein bisschen... Nein, aber das ist sozusagen, das kommt auch einfach aus unserer täglichen Erfahrung. Wir sind halt im angewandten Institut und das sind Probleme, da kann man... erstmal froh, wenn man überhaupt die Gleichung in irgendeiner vereinfachten Form aufstellen kann und die dann im Computer übergeben kann. Also um nochmal zu diesem Beispiel zu kommen mit diesem Polynom zweiter Ordnung, wenn ich ein numerisches Verfahren zum Beispiel jetzt hätte, könnte es einfach sein, dass es gar nicht terminiert, weil es immer zwischen zwei Positionen hin und her springt. Mhm. Das wäre das Resultat, wenn ich nicht sage, ich suche eine davon. Die Frage, dass wir jetzt nicht symbolisch lösen, da muss man sich einfach klar sein, in geschlossener Form zu lösen, vieles oder fast alles ist nicht in geschlossener Form zu lösen. Polynome höheren Grades gibt es keine geschlossene Form, darauf zu kommen. Und Polynome höheren Grades sind etwas, was man bei der mathematischen Modellbildung oft tatsächlich hat, Fragezeichen. Ja, auf alle Fälle. Ja. Nein, du lachst jetzt hier. Muss ich das wissen? Ich bin RH-Physiker. Man muss auch sagen, wir können jede Funktion, die wir haben, können wir in gewissen Rahmen durch endliche oder durch endliche Polynome annähern. Das heißt, will ich irgendeine Gleichung lösen, in der irgendeine Funktion drin vorkommt, dann ist die Frage, und es ist nicht linear, dann ist die Fragestellung, ich will eine Nullstelle von einem Polynom finden. Und wenn dieses Polynom einen Grad größer 5 hat, dann bin ich am Ende. Ich kann es nicht mehr sozusagen exakt lösen, wobei natürlich diese Annäherung durch Polynom sowieso schon eine Annäherung darstellt. Aber diese Probleme treten natürlich dabei auf. Aber sobald ich die Möglichkeit natürlich habe, etwas analytisch zu lösen, dann tue ich das auch und stecke das möglichst weit rein. Ich versuche, den ganzen Problem natürlich so nah wie möglich heranzukommen. Also ein typisches Beispiel tritt auf, wenn ich verschiedene Modelle miteinander kombinieren will. Die Modelle haben vielleicht eine unterschiedliche geometrische Beschreibung und ich muss jetzt zwischen den beiden interpolieren, um halt sozusagen eine Übertragung von dem einen ins andere zu bringen. Das möchte ich dann nicht numerisch lösen. Wenn es möglich ist, möchte ich dafür eine analytische Beschreibung des Übertrags hinbekommen. Und wenn ich diese Übertragung hinbekomme auf analytischem Wege, hat das natürlich riesige Vorteile. Oder ich will Ableitung von Funktionen berechnen. Das ist ein sehr, sehr schönes Problem. Da kann ich mit automatischer Differenziation sofort die Ableitung hinschreiben, also analytisch. Ob es dann natürlich dann besser rechnet als irgendein Differenzenverfahren, wird sich dann erst herausstellen, aber meistens ist das der Fall. Und das ist dann eher eine analytische Herangehensweise. Manchmal kann man das sogar direkt ausschreiben, manchmal versucht man dann tatsächlich auch zum Beispiel über Zahlentheorie, über endlichen Körper sich anzunähern, bis man halt ausschließen kann, das kann nur noch dieser eine Fall sein. Und gerade im Bereich der automatischen Beweisen, da wird man natürlich nicht sozusagen numerisch arbeiten, sondern natürlich die Möglichkeiten austesten, die da stehen. Genau, man schränkt das immer Stück für Stück ein. Ja, oder diskrete Optimierungsvorgänge. Da wird auch probiert, aber man versucht natürlich erstmal intelligent zu probieren. Ja, dem Ganzen durch numerische, durch Heuristikenverfahren nahe zu kommen und dann der exakten Lösung näher zu kommen. Ich habe noch ein schönes Beispiel, was ich jetzt nochmal bringen will, in Bezug auf gut gestelltes Problem. Also wenn man sich zum Beispiel so ein steifes Pendel vorstellt, das schiebt man an und dadurch, dass das halt Luftreibung hat, kommt das irgendwann unten zur Ruhe. Ja. Diese Gleichung, die das beschreibt, hat aber auch noch die Lösung, dass das Pendel senkrecht stehen kann. Ja. Es ist keine falsche Lösung, aber es ist natürlich eine physikalisch sinnlose Lösung, weil die kleinste Störung dieser Stelle führt dazu, dass das unten in die andere Ruhestellung kommt. Mhm. Und mathematisch finde ich beide Lösungen. Und dann muss ich mir halt einfach angucken, warum ist diese andere Lösung sinnlos, weil die einfach nicht stabil ist. Ja, da war ein anderes Beispiel in einem eurer Podcasts, da ging es, glaube ich, um Modellierung von Ölvorkommen und ging irgendwie drum, man fliegt mit dem Flugzeug irgendwo in der Gegend rum und guckt sich da irgendwelches Magnetzeug oder sonst was im Boden an und jetzt kann eben das Modell zu einer Lösung kommen, wo es Öl findet in Wasser. Ja. Also wo quasi die Position des Ölvorkommens in der Luft, also jedenfalls ist von der Praxis her klar, das kann da nicht sein. Ja. Das heißt, man kann aufgrund von, also weil man weiß, dass das Modell nicht eine rein mathematische Abstraktion ist, sondern tatsächlich was mit der Physik zu tun hat, kann man dieses Wissen über die Physik wieder bei dem Ausschließen von einigen der vielen Lösungen verwenden. Ja. Das ist aber der eine Fall. Der Fall, den ich meinte, ist, es gibt physikalisch mehrere Lösungen. Ja. Das war das, was ich zeigen wollte. Es gibt auch im Prinzip physikalisch mehrere Lösung, aber eine ist eben stabil und die andere ist instabil. Okay, aber es gibt ja wahrscheinlich auch Fälle, wo es sozusagen gleichberechtigte Lösungen gibt. Ja, ich habe jetzt noch kein Beispiel, was ich jetzt nennen kann, aber was oft auftritt, ist, dass die Physik auch beeinflusst wird von anderen Phänomenen, die im Umkreis geschehen, die eigentlich für meine Berechnung entweder keine Rolle spielen oder dort nicht einspielen. Also zum Beispiel kann es sein, dass ich ein 50-Hertz-Summ irgendwo mit drin habe. Das will ich aber in der ganzen Berechnung nicht mit berücksichtigen. Und jede Lösung, die ich habe, da kann ich in 50 Hertz in beliebiger Verschiebung, in beliebiger Phase dazu addieren. Das ist immer noch eine reguläre, richtige Lösung. Würde mir aber die Berechnung auf mathematischer Seite, numerischer Seite und überhaupt in der Berechnung, ist es ein gutes gestelltes Problem, alles zunichte machen, weil ich einfach nichts damit anfangen kann. Wenn ich aber sage im Vorfeld, okay, ich faktorisiere diese 50-Hertz-Lösung, die für mich keine Rolle spielt, die ich zwar messe, aber keine Rolle spielt und mich ohnehin nur stört, die nehme ich sowieso raus und sage, das ist immer noch, kann ich beliebig zum Lösungsraum hinzuaddieren, dann habe ich plötzlich ein gutes gestelltes Problem, obwohl es in Wirklichkeit einfach viele Sachen gibt. Aber sie unterscheiden sich zum Beispiel in der Konstante oder unterscheiden sich durchs Netzbrummen oder irgendwas, was für mich irrelevant ist, aber in der Wirklichkeit gemessen wird. Ich habe noch eine Frage zu der vollständigen Lösbarkeit von Polynomen zum Beispiel. Das ist mathematisch bewiesen, dass man die ab einer bestimmten Ordnung nicht mehr lösen kann. Ja. Oder ist es eine Frage der Technik? Nee, das ist mathematisch bewiesen. Okay. Also genau ist bewiesen, dass es keine geschlossene Form der Darstellung gibt. Das heißt, es gibt keine Formel wie ABC oder PQ-Formel, die sieht schon für dritten Grades, vierten Grades, sehen die schon viel komplizierter aus. Klar, also das macht man nicht mehr. Computeralgebra-Systeme machen das. Für höhere Ordnung gibt es kein One-Fits-All. Aber wenn da jemand hinschreibt, ich habe x hoch 7 gleich 1, dann kann ich die Lösung hinschreiben. Spezialfälle kann ich immer lösen. Okay, ja. Nur ich kann nicht mehr ein allgemeines Polynom siebten Grades, kann ich nicht mehr analytisch sofort die Lösung hinschreiben. Okay, das heißt, in der Richtung braucht man auch nicht mehr forschen, weil das geht sowieso nicht. Das ist das Gegenteil ist bewiesen inzwischen. Die Relevanz dieser Aussage ist natürlich nicht sehr groß, weil numerisch sind wir sehr gut. Also die Nullstellen können wir schon sehr gut finden. Ja, aber es ist ja so ein bisschen unbefriedigend, oder? Ja, also vom allgemeinen Ansatz her ist es ein bisschen unbefriedigend. Ja. Was gab es jetzt für Primzahl-Zwillinge, wie weit die auseinander sind? Da kommt man auch immer näher. Also ich meine, je mehr wir wissen, umso glücklicher sind wir eigentlich. Und halt so eine Aussage zu haben, das ist toll. Da muss man sich keinen Kopf mehr machen. Und ich finde das halt wirklich eine ganz tolle Errungenschaft, dass wir das wissen. Es ist einfach erleichternd. Ich finde es auch immer faszinierend, was so rauskommt, wenn man eigentlich nach ganz anderen Sachen sucht. Also zum Beispiel dieses ganze Rechnen mit imaginären Zahlen ist ja eigentlich daraus entstanden, dass wir die eine reelle Wurzel, von der wir von den kubischen Polynomen wissen, dass es die immer gibt, auszurechnen. Man findet sozusagen durch den ersten Ansatz eben nicht unbedingt genau diese reelle, sondern man muss sich irgendwie mit diesen anderen Wurzeln rumschlagen, wo wir heute sagen würden, das ist sind Komplexe, die mit gegenseitigen, mit verschiedenartigen Vorzeichen vor dem I. Und da musste erstmal irgendwie so ein Lückenfüller dafür gefunden werden, mit dem man dann rechnen kann, damit man dann am Ende die reelle Nullstelle findet. Mhm. Und ist da so reingeschlittert in dieses kleine I, wo man dann irgendwie Regeln für finden muss, damit das ausgeht. Und das ist dann der Kern dafür, dass man dann im Prinzip einen neuen Zahlenraum aufmacht, mhm, wo man dann feststellt, der ist auch noch für viele andere Sachen sehr sinnvoll zu nutzen. Aber das hat den gar nicht interessiert. Er wollte eigentlich die eine Reelle, von der er wusste, die muss es immer geben, finden. Ja. Ich würde gerne nochmal das Big Picture ein bisschen betonen. Also wie gesagt, ich habe mir auch ein paar Episoden von euch angehört und ein paar Dinge sind mir, glaube ich, aufgefallen, die sind irgendwie immer gleich. Und das möchte ich jetzt mal verkünden und dann könnt ihr mir sagen, ob das richtig ist oder ob das nur zufällig so ist. Genau. Also zum einen war mir der Eindruck folgender. Die Mathematik hat schon eine riesige Menge von existierenden, sagen wir mal, Abstraktionsformen. Also da gehören zum Beispiel DGLs dazu, Differentialgleichungen, da gehören Polynome, wie viel auch immer, ein Grades dazu. Ja, wir mausen uns dann auch schon mal die zellulären Automaten zum Beispiel, genau, obwohl die originär eigentlich in der Informatik zu Hause sind. Genau. Graphentheorie. Genau. So, also erstmal, da gibt es so eine bestimmte Menge. So, und jeder dieser Bereiche, sagen wir mal, der hat seine eigenen Analyseverfahren, Vereinfachungsverfahren, die da schon mitkommen. Da gibt es ganze Bücher, wie man DGLs lösen kann und so weiter. Das heißt, ein Ziel der Modellbildung ist doch eigentlich folgendes. Ich versuche erstmal mein System zu verstehen, wie es tatsächlich ist. Schreibe das dann vielleicht irgendwie hin, von mir aus Maxwell-Gleichungen oder sonst irgendwas. Stelle fest, das ist irgendwie zu kompliziert. Und was ich jetzt machen muss, sind doch zwei Dinge. Ich muss möglicherweise den Gültigkeitsbereich einschränken. Da kann ich vielleicht linearisieren. Mhm. Oder ich muss andere Einschränkungen machen. Und als Ergebnis dessen kann ich jetzt einen dieser etablierten Formalismen hernehmen, um mein System zu beschreiben. Sobald ich das geschafft habe, habe ich gewonnen, weil dann gibt es dafür fertige Vereinfachungsmöglichkeiten, existierende Löser in irgendwelchen Mathematikas oder Matlabs. Ja, das heißt also, Ziel ist es, quasi in diesem unendlichen Raum, der mir da ist, wo es diese paar wohl definierten Punkte gibt, da einen davon zu erreichen. Wenn ich das geschafft habe, ohne dass ich was Wesentliches meines tatsächlichen Systems ignoriere, was ich brauche, habe ich gewonnen. Das ist idealerweise so, ja. Aber typischerweise stellt man eben fest, man denkt, man kann sich auf diesen Apparat verlassen und irgendwo ist immer eine Lücke, die man noch schließen muss für die konkrete Anwendung. Okay, das heißt aber, vielleicht sollten wir erstmal ganz kurz noch ein bisschen über diese verschiedenen Dinge reden. Wir haben DGLs, das ist für dynamische Systeme, die sich in Zeit und oder Raum ändern. Ja, es ist gewöhnliche Differentialgleichungen sind an sehr, sehr vielen Stellen präsent, also manchmal sind sie noch an zu vielen Stellen, weil sie auch schon stark vereinfachen. Aber es sind im Prinzip alle die Dinge, die wir uns so vorstellen, dass man von einem existierenden Zustand sich was entwickeln lässt. Und dann denkt man sehr häufig in gewöhnlichen Differentialgleichungen. Okay, und das wobei, da wäre im Prinzip auch schon die Wahl. Man muss das nicht unbedingt als gewöhnliche Differentialgleichung dann beschreiben. Man könnte es auch als Differenzengleichung auffassen von Anfang an. Differenzengleichung ist der diskrete Fall kontinuierlichen DGL. Genau, man kann das einfach so sich vorstellen, dass man einfach punktweise das abgreift. Weil am Ende ist es ja dann doch so, dass man die gewöhnliche Differentialgleichung, die man das genügend aufbereitet hat, wie man es halt schafft mit Papier und Bleistift und Überlegen, dem Computer übergeben muss zum Lösen. Und der muss es auch diskretisieren. Also quasi kann man gleich auch am Anfang diskretisieren. Man könnte es am Anfang auch gleich machen und dann sozusagen ausnutzen, dass man dann genau weiß, was man getan hat. Mhm. Und das in die Fragestellung mit einbeziehen. Also das beantwortet nur die Frage, es ist gar nicht von vornherein vorgeschrieben, welches Modell ich mir suche, sondern ich werde mich auch immer für irgendein Modell entscheiden, Dinge zu beschreiben, in dem ich mich gut zu Hause fühle. Mhm. Und der eine fühlt sich halt gut zu Hause in den gewöhnlichen Differentialgleichungen, der andere wird es lieber gleich als Differenzmodell aufsetzen oder als zellulären Automaten. Und beschreibt am Ende eigentlich den gleichen Sachverhalt mit einem Modell, was nicht exakt dasselbe ist. Mhm. Und wie entscheide ich jetzt? Also nach Bauchgefühl. Nach Bauchgefühl. Nach Bauchgefühl, nach Anleitung, nach dem, was ich vorfinde. Ich gucke mich natürlich um und das, was ich zufällig finde, das versuche ich zu nehmen. Natürlich sprechen wir hier über viele Methoden, die uns zur Auswahl stehen. Also die Beschreibung als Differentialgleichung ist eine Variante, die sehr, sehr stark im ingenieurstechnischen Bereich, im naturwissenschaftlichen Bereich zur Anwendung findet. Es können genauso Integrale sein. Ja. Es können genauso gut auch stochastische Zusammenhänge oder einfach eine riesengroße, nichtlineare Funktion sein. Dass wir, man das auch zusammenfassen kann, eigentlich wollen wir irgendwann eine Art von Gleichung herstellen. Wir sagen dann halt eine Operatorgleichung, wo wir halt die Objekte haben, die miteinander verbinden können. Und das können diese Operator. Der Operator kann Differentialgleichungen beinhalten, Integralgleichungen, nichtlineare, irgendwelche Zusammenhänge. Und am Ende kann man sagen, okay, die soll gleich Null sein oder ich will den Unterschied nach Null oder irgendwas anderem minimieren. Also wenn man Optimierungsprobleme sucht, da gibt es dann auch irgendetwas, muss erfüllt sein oder irgendwelche Ungleichungen müssen erfüllt sein in einem linearen Programm und ich will einen bestimmten Funktionswert möglichst groß oder möglichst klein bekommen. Das sind verschiedene Dinge, die uns zur Auswahl stehen. Und klar, ob es gut für uns sinnvoll nutzbar ist, ist natürlich dann die Frage, dass ich Anknüpfungspunkte habe, um es eben auszurechnen. Mhm. Weil wir wollen uns nicht mit etwas befassen, was im Endeffekt für uns dann nachher nicht viel Möglichkeiten gibt, darauf zu arbeiten. Wobei das darauf arbeiten natürlich verschiedene Dinge bedeuten kann. Also ich denke auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt zum Beispiel in der theoretischen Physik ist, dass ich ein mathematisches Modell finde, in dem ich bestimmte Eigenschaften wiedererkennen oder bestimmte Eigenschaften erklären kann, mit der ich dann Dinge beschreibe, die ich noch nie gesehen habe. Beispiel? Ich bin kein Physiker, muss ich ganz offen sagen, aber, ja, aber das ist meine Vorstellung davon. Dass man kann das aber schon ein bisschen fassbar machen. Zum Beispiel in der Strömungsrechnung ist es so, einerseits ist es etabliert, Gleichungen dafür zu nehmen, also sozusagen in der komplexesten Gestalt sind das die Navier-Stokes-Gleichung, partielle Differentialgleichung, von denen ich wo ich jetzt als Fachbegriff dazu sagen würde, ich nehme makroskopische Größen, also Größen wie Geschwindigkeit und Dichte und Druck, die ich messen kann und deren Veränderungen mich interessieren in Raum und Zeit. Mhm. Es zwingt mich aber niemand dazu, unbedingt das makroskopisch beschreiben zu müssen. Ich kann mich auch auf den Standpunkt stellen, ich gucke mir die Bewegung der einzelnen Atome an und schaue mir einfach mit einem statistischen Apparat ausgestattet an, was dann passiert, wenn die Atome miteinander interagieren. Und das läuft im Prinzip unter der großen Überschrift an Boltzmann-Modellen. Mhm. Und dann kann das tatsächlich so sein, dass es für so einen massiv parallelen Rechner viel einfacher ist, wenn ich den Boltzmann-Sachen machen lasse. Mhm. Weil nämlich dann, die können ständig alles dasselbe machen, nur kleine Schritte. Ja. Und müssen kaum miteinander reden und kriegen am Ende auch Resultate raus. Ja. Und ich muss mich einfach von dieser partiellen Differentialgleichung vielleicht ein bisschen verabschieden, weil ich die viel schlechter auf so eine parallele Struktur bringen kann. Mhm. Und dann muss man natürlich trotzdem immer noch dafür sorgen, dass man weiß, was jetzt die Boltzmann-Ergebnisse mit diesen makroskopischen Größen zu tun haben, die ich am Ende ja nur messen kann. Mhm. Die Partikel kann ich nicht wirklich messen. Ja. Und das ist auch eine mathematische Aufgabe, dafür zu sorgen, unter welchen Grenzübergangsannahmen das überhaupt der Fall ist. Mhm. Aber das ist so ein Beispiel, wo man wirklich Berechtigung für beide Sichtweisen hat. Also für diese Partikelsicht und auch für diese makroskopische Sicht und auch noch für Sichten, die irgendwo dazwischen liegen. Mhm. Und benutzt wird das zum Beispiel auch sehr, sehr stark in der Verkehrsmodellierung. Weil die können sich auch einfach auf den Standpunkt stellen, mich interessiert eigentlich nur der Verkehrsfluss. Und ich kann auch für dieses relativ grobe Modell auch schon dann interessante Sachen rausfinden. Nämlich zum Beispiel, dass wenn die Dichte auf der Autobahn sehr hoch ist, dass es dann sinnvoll ist, die Autos alle ein bisschen langsamer fahren zu lassen, weil nämlich dann am Ende mehr Autos pro Zeit durchkommen. Aber mit diesem Modell kann ich halt nicht erklären, warum es zum Stau aus dem Nichts kommt, wenn halt hohe Verkehrsdichte herrscht. Ja. Weil wenn sich alle ideal verhalten würden, kommt der einfach nicht vor. Aber wir haben alle erlebt, dass das ständig passiert. Ja. Und dann brauche ich halt andere Modelle. Und das sind typischerweise auch so Modelle, die mehr so auf Partikelebene zelluläre Automaten agieren und dann noch mit einberechnen, dass sich alle nicht ideal verhalten, sondern ein bisschen trödeln. Oder zu stark bremsen. Oder zu stark bremsen, ganz genau solche Sachen. Ein Begriff, der mir da bei euch zwei, drei Mal untergekommen ist, war Strafterm. Ja, das ist Strafterm. Natürlich in dieser Ausgestaltung hört er sich erstmal dramatisch an, aber man kann mal zurückkommen zu der Frage, was passiert, wenn die Wirklichkeit unser Modell mehrere Lösungen ergibt, also oder einfach schlicht nicht gut gestellt ist. Ja. Was haben wir für ein Repertoire dafür zu sorgen, dass es dann gut gestellt genau, ist? Genau, das ist genau. Ja. Und das ist eben genau so ein typischer Fall, wo man sozusagen einen Strafterm einführen kann, der das kann die Aussage sein, die Menge an Öl in der Luft, nimm das als Strafterm. Das kommt nicht vor, radiere das raus. Genau. Und das muss ich halt formalisieren. Also, oder ein anderer Fall ist die sozusagen die es könnte ja sein, dass sozusagen das Ergebnis unserer Lösung, jetzt bei der Erdölsuche zum Beispiel, die ist, dass überall im Boden tröpfchenförmig Erdöl verteilt ist. Okay. Ja, das ist nicht sehr gewöhnlich. Stattdessen guckt man an, dass man die Oberfläche des oder halt einfach die, ja doch, die Oberfläche ist eine gute Metrik, sozusagen der aller Erdöltröpfchen zusammenaddiert und sagt, ich möchte, die Lösung ist, erachte ich als schlechter, wenn diese Oberfläche zu groß ist. Finde mir eine Lösung, die einen guten Kompromiss dazu liefert, okay. Dass es das ergibt, was es erfüllt. Also die Gleichung, die ich habe, die meine Differenzierung beschreibt, soll möglichst gut erfüllt sein. Und gleichzeitig der Strafterm so niedrig wie möglich sein. Die addiert man dann einfach jetzt zusammen. Obwohl das ja zwei Punkte sind, oder? Mhm. Also Öl in der Luft ist physikalisch nicht möglich. Ja. Die zweite Sache mit den Tröpfchen, das wäre wahrscheinlich physikalisch möglich, macht aber keinen Sinn und deswegen macht man das sozusagen künstlich in das Modell rein. Und die Sachen, die man gar nicht will, der gibt man einen wahnsinnig hohen Faktor. Ja. Dann nämlich millionenmal ist das ein Strafterm und das im Boden dann halt einen deutlich geringeren Wert. Was du sagst, das ist eine Bewertungsfunktion für Ergebnisse. Ja. Ja. Aber das heißt, warum doch nennt ihr es eigentlich nicht so? Es hat sich Regularisierung eingeführt in der Wirkung, dass es nachher zu einem regulären, einem gutgestellten Problem wird. Also im Endeffekt hilft es mir, die richtige Lösung zu finden, weil ich eine Lösung, an die ich mich gerade heranarbeite, bei genetischen Algorithmen ist der Fitnessfaktor, ja, genau. dass man sagt, die ist so und so und genau. Okay. Aber das, ja, aber das heißt doch eigentlich, dass das Modell nicht perfekt war. Richtig, ja, das heißt, dass das Modell nicht alles beschrieben hat. Aber ist das, was wir hinzufügen, wirklich etwas, was es im Sinne der Wirklichkeit besser macht? Da muss man sagen, nee, es kann sein, dass wir etwas hinzufügen, was mir das Ergebnis sogar noch weiter abweichen lässt vom perfekten Ergebnis, nämlich dass es in Wirklichkeit vorliegt. Aber ich einfach dadurch, dass ich sozusagen die Mathematik nicht besser hingekriegt habe, die Numerik nicht besser hingekriegt habe, ich das einfach brauche, weil vielleicht, das kann ja durch das Modell selbst entstanden sein, dass es weitere Lösungen gibt, die es in der Wirklichkeit nicht gibt. Jetzt muss ich etwas machen, was diesen Fehler wieder ausmergelt. Das heißt, im Prinzip ist das auch was gerade in dem numerischen Umfeld interessant ist. Weil wenn ich etwas geschlossen lösen könnte, dann hilft mir das ja nichts. Das ist richtig. Genau, das heißt, ist im numerischen Kontext. Okay. Das heißt, es geht wirklich darum, Lösungen, okay. Aber es hat viel mit dem analytischen Lösbarkeit zu tun. Weil diese Bewertung, ist etwas gut gestellt, bedeutet, wäre es theoretisch, analytisch sozusagen exakt lösbar. Das ist eigentlich eine analytische Aussage. Gibt es eine Lösung und ist sie eindeutig? Das ist analytisch. Wir können sie nicht sagen, aber wir wissen, wenn es eine Lösung gibt, gibt es nur eine, zum Beispiel. Und so gesehen hat das schon was mit der Analytik zu tun, nur es gibt uns nichts, wie wir uns berechnen können. Und man fügt das jetzt speziell bei den inversen Problemen halt dazu, um das zu bewirken, dass ich ein gut gestelltes Problem daraus machen kann. Da sind wir doch eigentlich wieder bei dem Beispiel mit der Parabel. Ich kann jetzt sagen, ich stelle mein Modell so, dass ich nur die größere Nullstelle von der Parabel berechne. Dann wäre mein Modell halt von Anfang an sozusagen perfekt. Oder ich kriege zwei Stellen raus und mache dann einen Strafterm, der mir die kleinere Nullstelle wieder rauslöscht. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Ich meine, aber es passiert auch so, wenn man sich vorstellt, man hat so eine Beschreibung, die dazu führt, dass das Problem eine Ecke hat. Und jetzt fließt irgendwas sozusagen in normalen Richtungen hinaus aus dem Gebiet. Und was ist jetzt die normale Richtung auf der Ecke? Weiß kein Mensch. Also der senkrechte Vektor ja, auf ja, der Ecke. Genau. Mhm. Mhm. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Ich kann natürlich versuchen, die Ecke einfach rund zu malen von Anfang an und dann ist wieder alles gut definiert. Das wäre so eine analytische Möglichkeit. Oder ich versuche halt einfach numerisch ein bisschen von der Ecke wegzubleiben oder an der Ecke irgendwie Sachen miteinander zu kombinieren. Und das kann man auch über Strafterme machen. Aber da haben wir ein schönes Beispiel. Mhm. Die Mathematik wird auf einen Schlag viel, viel, viel komplizierter, wenn ich plötzlich Ecken berücksichtigen will. Mhm. Es ist für mich viel leichter zu sagen, alle Oberflächen sind, wie wir sagen, glatt. Das heißt, wenn ich nah genug rangehe, also endlich nah rangehe, sind sie planar. Und Linearisierung. Ist das, oder? Oder ist das noch was anderes? Nee, dann funktioniert Linearisierung. Ah, so rum, ja. Weil genau das ist der Grund. Wenn Linearisierung sagt, wenn ich beliebig nah rangehe, kann ich durch eine Gerade approximieren. Ja. Lass ich Ecken zu, stimmt's nicht. Ja. Weil jede Ecke wird abgeschnitten, sobald ich ein bisschen weiter weg bin vom Rand. Ja. Und das heißt, um halt einfach eine bessere mathematische Grundlage zu haben, nimmt man zum Beispiel an, es ist glatt, Man kann das abschwächen, womöglich zu stückweise glatt. Dann muss man aber auch in andere Funktionenräume gehen, die das dann auch wieder berücksichtigen können. Was und dann stellt man aber fest, zum Beispiel in der Strömungsrechnung, dass man dafür ordentlich eins auf die Finger kriegt, weil man ja die Ecken gefälligst mitrechnen muss, weil in den Ecken ganz viel interessante Sachen passieren. Und das kann man analytisch vorbereiten, indem man genau zeigen kann, welche numerischen Ansätze man machen muss, damit man auch das, was an der Ecke passiert, greifen kann. Das ist eigentlich eine ganz schöne Sache immer, weil aus der Analysis, die immer so diesen Ruf hat, die machen Sachen, die versteht keiner und die braucht keiner. Und da ist aber richtige Vorarbeit für die Numerik möglich, wo die Numeriker das allein nicht hinkriegen würden. Wenn wir natürlich jetzt weitergehen, natürlich hat eine Ecke nichts mit der Wirklichkeit direkt zu tun, sondern wir, wenn wir es abrunden, haben wir natürlich etwas, was was anderes ist, aber je näher wir hineingehen in die Realität, merken wir, naja, glatte Oberflächen ist auch eine Illusion. Da sind irgendwelche Moleküle, die dort sitzen, naja, und das ist immer porös. Und jetzt könnte man natürlich hingehen und sagen, naja, ich beschreibe meinen Rand vielleicht gar nicht als eine exakte Grenze, sondern als eine diffuse Grenze. Da haben wir auch wieder ein ganzes Repertoire an Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, dass ich sage, ich bringe meine Ränder nicht in mein Modell ein und sage, da hört mein Gebiet auf, sondern ich sage, alles ist mein Gebiet. Und ich nehme in die Differentialgleichung Materialparameter mit hinein und kann plötzlich in der Diskretisierung, die ich habe, einen gleitenden Überstand erzeugen. Ich blende das sozusagen aus, Stück für Stück. Und das ist nur einer von vielen Ansätzen. Oder ich mache einen Rand mit stochastischen Eigenschaften. Ich sage, das ist jetzt ein bestimmter Wert, der variieren kann. Also er hat diesen Mittelwert, aber er kann um bestimmte Werte variieren. Und dann rechne ich die Lösung einmal aus für den exakten Mittelwert und ich rechne eine Lösung aus, der mir diese Variabilität berücksichtigt. Und dann bekomme ich hoffentlich, also wenn man das alles rechnen kann, ein Ergebnis, das dann eben sagt, okay, das ist mein Ergebnis plus minus mit dieser Variabilität. Mhm. Womöglich sogar, dass diese Sensitivität, wenn es zum Beispiel genau um einen Punkt geht, der sich ändern kann, im Ergebnis widerspiegelt. Da muss ich wiederum mehr Mathematik reinstecken, die womöglich extrem viel aufwendiger wird. Aber ich komme damit weiter. Oder eine andere Methode, ich kenne meine Oberfläche nicht. Ich löse das Problem einfach 10.000 Mal für 10.000 verschiedene Realisierungen der Umgebung. Und hoffe dann, dass ich aus dem Ergebnis, also so ein Monte-Carlo-Verfahren, ich spiele einfach und gucke, was kommt am Ende raus, hat das irgendwas mit meiner Wirklichkeit zu tun? In vielen Fällen kann das viel Sinn machen. Man kann das dann noch weiter treiben. Ich steuere meinen Zufall noch dadurch, dass ich bestimmte Arten der Verteilung benutze und bekomme eine bessere Konvergenzordnung. Das heißt, ich muss nicht so lange warten, bis ich zu einem guten Ergebnis komme. Und an jeder Stelle kommt es wieder hinein, will ich mehr Komplexität von der Wirklichkeit hineinbringen und mich ein bisschen mehr der Wirklichkeit nähern, wird es aufwendiger. Und das ist der Grund, warum ich oft zurückgehe und einfache Modelle benutze, weil die schon gut genug sind. Das ist immer wieder genau am Ausgangspunkt. Ich muss wissen, was ich mit dem Modell machen will. Genau. Ich muss wissen, was ich von dem Ding brauche, damit ich weiß, wie genau und wie sozusagen randbedingungsgenau und so weiter ich überhaupt werden muss. Genau, und wie stark das sich letztendlich auf Störungen auswirkt. Ja. Also wie stark sich Störungen auswirken. Also, ist auch immer eine sehr wichtige Parameter. Und womit will ich es berechnen? Mhm. Also zum Beispiel Monte-Carlo-Verfahren sind bisher... Naja, das ist eine Methode, die mit sehr komplizierten Zusammenhängen sehr gut umgehen kann, weil ich muss meinen Rand nicht mehr ich modelliere ihn auf eine andere Art und Weise oder Rand oder jegliches, was ich nicht kenne, weil wenn ich sozusagen eine Sensitivität mit durchrechne, das ist aufwendiger, als wenn ich sage, ach, probiere ich einfach alles Mögliche raus und guck mal, was am Ende rauskommt. Ja. Wenn ich da irgendeinen Zusammenhang erkenne, bin ich glücklich. Der Vorteil von diesem Verfahren ist aber, dass diese verschiedenen Rechenmethoden unabhängig voneinander ablaufen können. Wenn ich also jetzt sage, meine Rechner werden nicht mehr schneller, sondern nur paralleler. Das Parallelisierungsding. Da werden wir auf einen Schlag sagen, naja, Monte Carlo ist wieder in. Ja, absolut. Und jetzt eine voraussichtliche Folge im modernen Satz wird auch das Thema sein, dass wir Akustiksimulationen über so ein Verfahren verwenden. Also Grafiker würden sagen, wir machen Raytracing. Mhm. Der große Vorteil von dem Verfahren ist, für bestimmte Frequenzbereiche, die gerade sozusagen für das Raumgefühl, für Ortung im Raum wichtig sind, das sind die höheren Töne, die lassen sich durch Raytracing sehr, sehr gut beschreiben. Ja. Und man kann dadurch ein Verfahren machen, was normalerweise unseren herkömmlichen Verfahren mit Differentialgleichungen so in einfachen Geometrien unterlegen wäre. Aber wenn wir über sehr komplizierte Geometrien sprechen und wir wollen es berechnen auf einer Grafikkarte, die plötzlich tausende dieser Strahlen in 0, nichts rechnen kann, weil alle parallel laufen können, dann sieht man plötzlich, ja, dann kann man plötzlich solche Simulationen in naher Echtzeit machen. Ja. Und da ändert sich auch sozusagen, welche Modelle wir benutzen, weil natürlich eine Beschreibung, wie ist ein fiktiver Schallstrahl, das Modell sieht ganz anders aus, als wenn ich sozusagen die Luft modelliere und sozusagen die Schwingung in der Luft sozusagen modelliere, dass ein eine Luftdruckwelle sich fortbewegt. Aber natürlich habe ich Beugungseffekte, bin ich mit den Strahlen plötzlich viel schlechter aufgestellt. Hingegen in einem Modell, das Beugung eigentlich als Ergebnis der Simulation sieht, plötzlich sagt, naja, das kommt einfach heraus, weil das Modell passend ist. Ja. Was gibt es denn sonst schon für mathematische Tricks, die man gerne einsetzt? Also Strafterm haben wir vorhin gesehen, dient dazu, den numerischen Algorithmus in die richtige Richtung zu steuern. Wir haben gesagt, wir bilden ab auf etablierte Formalismen, DGLs, Stochastik, Graphentheorie, was auch immer. Wir linearisieren, weil wir ja keine Ecken haben. Das heißt, wir nehmen uns nur einen kleinen Bereich raus und in dem machen wir für einen bestimmten Zusammenhang eine Gerade statt irgendeine E-Funktion oder irgendwas. Was gibt es denn sonst noch so in dem Werkzeugkasten, den der Mathematiker da dem Nicht-Mathematiker mitbringt, wenn er ihm hilft, Probleme zu lösen? Ja, was jetzt noch gar nicht vorkam, war alles, was wir auf Graphen versuchen, also besser zu verstehen. Also im Prinzip auch nachzuvollziehen, wie jetzt in bestimmten Abläufen Engpässe entstehen und die im Vorhinein zu finden. Das ist auch ein ganz etabliertes Gebiet. Also logistische Probleme zum Beispiel. Ja, logistisch ist jetzt schon die Anwendung gedacht, ja, genau. Aber es ist im Prinzip, das lässt sich auf ganz viele verschiedene Probleme anwenden. Also klar, ich denke mal, wenn man sich mal anguckt, auf wie viele Probleme das angewendet wird, ist es wahrscheinlich in den Abläufen in Unternehmen der häufigste Anwendungsfall. Aber also Geschichten wie, ich möchte analysieren, wie schnell ein Prozess läuft und dazu muss ich alle Schritte und deren Abhängigkeiten wissen. Das gibt mir einen Graph und dann kann ich sagen, der da wird erst nach 3 Monaten ausgeführt, weil es dauert 7 Monate, bis die Zutaten für diesen Schritt da sind, weil die von 7000 anderen Stellen kommen. Ja, und ich würde vielleicht auch gerne darauf Einfluss nehmen und würde dann noch ein paar Maschinen anschaffen an der Stelle, wo der heikle Punkt ist, wo es klemmt. Und das im Vorhinein zu verstehen, das ist auch etabliertes Wissen innerhalb der diskreten Mathematik. Wo man dann immer wieder feststellt, da gibt es immer wieder neue Anwendungen, wo man ähnliche Probleme hat, die ganz anders beschrieben werden, aber genau auf diese Fragestellung hinauslaufen. Genau, das ist ja die Hoffnung, ne? Ja, ja. Genau. Okay, also Graphentheorie, was haben wir sonst noch? Also ein wichtiges Gebiet finde ich auch, dass wir lernen müssen, dass wir nicht nur auf bestimmten Geräten rechnen, sondern die Geräte sich auch ändern. Also Computer sehen jetzt anders aus als früher. Und wir fangen an, unsere Algorithmen darauf anzupassen. Parallelisierung halt vor allem. Zum Beispiel Parallelisierung, zum Beispiel Fließkommazahlen, wie wir sie benutzen. Was haben sie für Fehlerraten? Aber ebenso wichtig ist auch, dass wir jetzt langsam die Möglichkeit erhalten, das Gerät für unser Problem zu erstellen. Ja, man kann jetzt FPGAs programmieren. Klar. Man kann jetzt, es wird sogar möglich, Chips so herzustellen, wie man möchte, oder dass man physikalische Eigenschaften benutzt, um bestimmte Dinge schneller zu berechnen, die sonst sehr aufwendig wären. Quantenzeug oder? Zum Beispiel Quantenzeug, oder dass man optische Phänomene benutzt, um Fourier-Analysen durchzuführen, also Frequenzbestandteile zerlegen. Für einen Computer ist das schon Arbeit, aber womöglich ist es optisch anders zu verwenden. Aber natürlich sehr naheliegend ist, dass man sagt, ich möchte bestimmte Berechnungen durchführen, ich kann mir auf dem FPGA das Silikon so zurechtbasteln, dass es perfekt für meinen Algorithmus funktioniert. So, und dass es perfekt für einen Algorithmus funktioniert, ist eigentlich eher jetzt ein Zurückgeben von der Mathematik in die Ingenieurswissenschaft, dass man sagt, wie kann man das denn jetzt geeignet bauen, dass ich möglichst gut meine Mathematik darauf betreiben kann oder möglichst gute Voraussetzungen habe, um Mathematik darauf anzuwenden. Das heißt, es ist nicht nur so, dass die Mathematik natürlich in gewissem Maße Dienstleister ist, ein Mittel zum Wege, Probleme zu lösen, sondern wir auch natürlich kommunizieren, wie würden wir die Probleme gerne lösen? Also natürlich, Nvidia geht hin und fragt, was wollt ihr denn jetzt eigentlich rechnen? Die haben ja einen wahnsinnigen Erfolg damit, dass sie die Grafikkarten zum Rechnen anbieten. Ja. Aber jetzt sagen die natürlich auch, okay, Leute, baut eure Algorithmen so um, dass die nicht mehr miteinander kommunizieren können, dass die alle parallel laufen können oder die ganzen Cloud-Computing-Plattformen. Kommuniziert nicht mehr miteinander. Ja. Rechnet jeder für sich allein und am Ende einmal fasst das Ganze zusammen. Das ist sozusagen der Ansatz, wo jetzt zum Beispiel gesagt wird, okay, in Zukunft wird das Paradigma sein, in dem man viel besser rechnen kann. Aber das geht natürlich weiter. Was ist der nächste Schritt? Und der nächste Schritt muss irgendwann sein, dass wir berücksichtigen, wie können wir Mathematik einbringen, dass wir auch mit Geräten rechnen können, die sich verrechnen werden. Irgendwann wird die kosmische Strahlung tatsächlich unsere Bits flippen lassen. Ja. Und oder umgekehrt, ist es jetzt besser, dass wir, und das passiert ja auch, dass wir eine Multiply-Add Operation, das ist ja schon Standard, dass die in einem Schritt durchgeführt wird, weil das etwas ist, was wir wirklich auch brauchen, um halt zum Beispiel finite Elemente Netze gut ausrechnen zu können. Ja. Und diesen Weg zurück Ja, das ist natürlich auch etwas, was man mit den Kollegen sozusagen aus den anderen Fächern mitgeben muss. Schaut euch das an, versteht, warum das so abläuft, damit wir wirklich da auch zu besseren Ergebnissen kommen können. Aber sozusagen, was für mich ein ganz, ganz wichtiger Teil ist, also ist auch natürlich der gesunde Menschenverstand. Ja. Ja, macht ja. das irgendwie Sinn, den darf man Sinn, nicht ausschalten, ja. Also auch wenn deine Maschine uns irgendein Ergebnis liefert, man muss immer sozusagen den Boden da haben und auch sagen, so kann denn das irgendwie sein? Weil ich glaube, bei uns ist das noch viel natürlicher. Wir sehen andauernd falsche Ergebnisse und wir sind eher schockiert, dass sozusagen Kollegen blind an Ergebnisse glauben, die jetzt irgendein Algorithmus geliefert hat. Und daraus irgendetwas auswerten, wo wir dann sagen, ja. Also mit dem Verfahren, sorry, das kann so nicht gehen. Wobei, vielleicht ist es auch etwas extrem. Du hast es so formuliert. Ja, wir lieben das. Wenn sie zu uns kommen, dann sind sie schon am Verzweifeln. Ja. Deswegen sind wir wahrscheinlich diese Fälle besonders gewohnt. Aber ja, klar, das passiert einfach, dass man dem nicht komplett glauben kann und tatsächlich immer wieder hinterfragen muss, ja. Ist das sinnvoll, was ich da berechnet habe? Wo sind denn die Grenzen von dem ganzen Ansatz? Was kann man denn nicht über mathematische Modelle sinnvoll abbilden? Also ich meine so ein bisschen, da wo es dann irgendwann mal nicht linear wird, Chaos-Theorie, ich meine, gut, da gibt es auch stochastisch dann wieder Ansätze oder so, aber... Ja, wobei ich finde das schon faszinierend, dass wir da nicht aufgeben, sondern dass wir immer noch versuchen, auch im Chaos die Strukturen zu finden. Ja. Also dann zu sagen, ich weiß zwar nicht so richtig, was für die zwei benachbarten Punkte passiert, die irgendwie nie wieder in der Nähe voneinander landen, aber wenn ich mir die ganze Gruppe angucke und lasse die laufen unendlich, dann kommt halt die und die Punktwolke am Ende trotzdem raus und... Das ist doch faszinierend. Also, dass wir einfach nicht aufgeben als Menschen, immer wieder versuchen, Ordnung zu machen. Das heißt, es gibt keine Grenzen für den Ansatz. Es gibt sicherlich Grenzen, aber... Es gibt nur Grenzen an jeder Ecke. An jeder Stelle. Für jeden spezifischen. Ja, das haben wir ja vorhin diskutiert, dass man eben Gültigkeitsbereich kennen muss, aber... Nee, nicht nur das. Also, ich meine, wir können theoretisch Rechnungen so groß wie möglich durchführen. Nur eine Sache ist natürlich, es skaliert nicht hoch. Da wende ich doppelt so viel Energie auf, bekomme aber nicht doppelt so viel bessere Ergebnisse, sondern nur noch halb so viel und nochmal mehr und nochmal mehr. Ja. Und irgendwann mache ich eine Wettersimulation und stelle fest, hey, jetzt ist in Karlsruhe plötzlich sehr heiß geworden, das ist in meinem Modell nicht drin. Ach, da habe ich gerechnet. Ja, man wird irgendwann die Umgebung natürlich auch beeinflussen. Trotzdem ist es so, dass wir immer mehr, und wir sind auch dazu angehalten, immer mehr Komplexität in die Modelle hineinzubringen, was uns plötzlich zu einem Maß bringt, das es vorher nicht gab. Also wir haben gerade zwei Phänomene. Das eine ist, wir können Probleme plötzlich brute force lösen, die uns vor Jahren undenkbar zu lösen erschienen. Auf der anderen Seite ist es so, die Maschinen können immer weniger kommunizieren. Also Rechnen ist billiger geworden gegenüber Daten verschieben. Ja. Und das heißt, wir wollen eigentlich in dem Rechnen immer komplizierter rechnen. Nicht mehr linear rechnen, sondern quadratisch, kubisch, Integrale statt Differentialgleichung, alles Mögliche. Das tut alles nicht mehr weh. Genau, wir müssen sozusagen etwas dazu sozusagen darüber gehen. Und das heißt, die Grenzen, die es vorher gab, werden überschritten. Wir können plötzlich Dinge berechnen, die vorher nicht denkbar waren. Und da kann man eigentlich kaum sagen, wohin es geht. Nur eine Sache ist klar, wir werden nicht die Wirklichkeit in Echtzeit abbilden können, weil wir in dieser Wirklichkeit sind. Es sei denn, Man, das ist jetzt ein sehr weit gefasstes Extrem. Ja, natürlich, aber oder? Das ist natürlich, also man kann keine größere Wirklichkeit, also nicht die gleiche Wirklichkeit sich selbst simulieren lassen. Das ist natürlich eine Grenze. Aber was du sagst, ist, dass die Grenzen des Ansatzes nicht in dem konzeptionellen Herangehen liegen, sondern einfach in dem Pragmatismus dessen, dass es einfach irgendwann zu lang dauert oder nicht mehr skaliert. Ich meine, das ist ja in gewisser Weise nicht, hat ja nichts mit dem, gut, das begrenzt natürlich schon die Anwendbarkeit des Ganzen, aber hat nicht jetzt direkt mit dem Ansatz an sich zu tun. Das ist ein praktisches genau. Ende. Es gibt aber auch einfach ganz grundsätzliche Grenzen. Es gibt Sachen, die sind nicht berechenbar. Also NP-Zeugs. NP-Zeug ist berechenbar, natürlich. Das heißt ja nur, dass ich es nicht in polynomialer Zeit lösen kann. Ja, okay. Ich brauche viel Zeit. Das ist der Punkt. Okay. Nur es gibt einfach auch unentscheidbare Dinge. Die ich so nicht rankomme oder Dinge, die einfach nicht in meiner Kontrolle sind, wo ich einfach Effekte habe, die von außen reinkommen, die keine Kontrolle haben. Aber da gehe ich natürlich hin und versuche, diese auszublenden. Das ist genau dieser Fall. Die Wirklichkeit liefert uns mehrere Lösungen. Jetzt muss ich versuchen, das halt auszublenden. Was bleibt uns noch, dass ich dann noch berechnen kann? Und das ist etwas, was wir eigentlich alltäglich machen. Wir wissen wenn ich das komplett simulieren würde, habe ich keine Chance. Aber ich blende die problematischen Teile aus, weil die für mich womöglich nicht relevant sind. und kommen dann plötzlich weiter. Und an der Stelle arbeiten wir immer weiter. Wir gehen rein, ja, machen differenzielle Analysen. Ich kann sogar mit Licht durch Wände durchgucken, einfach indem ich berücksichtige, naja, ich muss alles ausblenden, was vor der Wand ist, und irgendwelche Photonen erreichen mich dann trotzdem noch über mehrere Ecken und ich kann dann doch wieder ein Bild davon bekommen. Da gibt es die verrücktesten Dinge, die vorher undenkbar waren. Oder Fotografien, in man kann Licht in Bewegung sehen, in Fotografien, in dem halt ein sehr faszinierendes physikalisches Verfahren verwendet wurde, um Lichtentwicklung in der Flasche sich angucken zu können, was vollkommen undenkbar ist. Man kann das gar nicht so timen, aber es wird einfach dann millionenmal durchgeführt, das Experiment. Und plötzlich wird das plötzlich möglich. Ja. Und das sind so Grenzen, an die man vorher überhaupt nicht denkt, dass man die mal überschreiten kann, indem man aber einfach bestimmte Grundannahmen oder Grundbedingungen, die vorliegen, ausblendet. Dass man sagt, okay, ich lasse es jetzt raus. Es braucht mich dann natürlich auch mehr Zeit, um wirklich etwas zu rechnen. Oder ich brauche eine neue Art von Mathematik davor zu gehen. Ja, aber ich brauche natürlich immer, dass es überhaupt eine Struktur gibt, die sich zu erkennen geben kann. Und Dinge, die prinzipiell unstrukturiert sind, das vielleicht auch mal zuzugeben, das fällt uns auch schwer. Mhm. Ich glaube, weil wir eigentlich so gedrahtet sind, dass wir immer gerne Strukturen finden möchten, auch wo manchmal gar keine sind. Da ja dann die stochastischen Ansätze wieder helfen könnten, wenn es keine Strukturen gibt. Oder gibt's die Dinge, würde ich wieder als Struktur sehen. Aber was ist so unstrukturiert, dass man nicht mal stochastisch was tun kann? Nein, ich beziehe mich eigentlich mehr so auf so Sachen, ich weiß nicht, ob das schon mal jemand, doch, das ist bestimmt auch schon den anderen mal vorgekommen, dass man denkt, man erkennt jemanden auf der Straße, den man dort erwartet, und dann stellt man fest, das ist nicht derjenige. Mhm. Und das liegt aber einfach daran, dass wir das erwarten und dann sehen wir das darin. Ja. Und ich denke, das überträgt sich auch in viele Dinge, wie wir versuchen, uns einen Reim auf die Realität zu machen, dass wir Strukturen sehen, wo vielleicht gar keine sind. Okay, ja. Ich sehe die Mann im Mars. Ja, zum Beispiel, genau, Mann im Mars. Ja, und wenn wir dann anfangen, Strukturen zu sehen, dann haben wir schon den Anfang unseres Modells, mit dem wir versuchen, die Wirklichkeit in gewisse Bahnen zu lenken, dass ich darauf wieder etwas bewegen kann. Ja. Ich bin fertig. Ja, genau. Wir sind jetzt irgendwie, glaube ich, mehr oder weniger so an einem Ende angekommen. Wir haben quasi eine Nullstelle gefunden. Wir wissen nicht, ob es die richtige ist. Also nein, wir haben einen stabilen Punkt. Und es geht ja auch weiter. Also, wen es weiter interessiert, genau, wie man mit Raytracing plötzlich in einem Raum blind navigieren kann oder was wir mit Rauchauslässen in einem Stadtgebiet sozusagen alles so anfangen können. Der braucht ja nur den Modellansatz. Das ist genug mit Struktur da, ja. Genau. Nee, also genau. Also das ist eben wirklich ganz schön, wenn man eine Episode tatsächlich jederzeit aufhören kann, weil man genau weiß, die Leute können, wenn sie es weiter interessiert, einfach weiterhören. Das ist sehr angenehm. Gut, dann denke ich, belassen wir es an der Stelle. Ich bedanke mich für das schöne Gespräch. Und wir bedanken uns ganz herzlich fürs Mitmachen. Ja, danke. Dankeschön. So, das war's. Wir bedanken uns natürlich bei Sebastian und Gudrun fürs Mitmachen und bei euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr dürft euch natürlich wie immer äußern. Auf der Webseite dürft ihr abstimmen, diese 1 bis 5 Sterne. Und ihr dürft euch natürlich auch Feedback ausdenken, das ihr uns direkt schicken dürft oder das ihr auf Google Plus, Facebook oder zur Abwechslung auch mal wieder bei iTunes hinterlassen dürft. Gut, das war's. Bis zum nächsten Mal. Hörertreffen am kommenden Freitag nicht vergessen. Bis dann. Ciao. Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer, ist ein unabhängiger und nicht kommerzieller Podcast, produziert von Nora Ludewig und Markus Völter. Omega Tau ist lizenziert unter Creative Commons 3.0, was bedeutet, dass ihr den Inhalt für nicht kommerzielle Zwecke verwenden könnt, ihr dürft nichts ändern und ihr müsst uns als Quelle angeben, wann immer ihr etwas davon verwendet. Weitere Details unter creativecommons.org. Omega Tau findet sich im Web unter omegataupodcast.net. Außerdem findet ihr uns auf Facebook, auf Google+, sowie auf Twitter unter dem Handle Omega Tau Podcast. Wir freuen uns über Feedback, entweder als Kommentar auf der Webseite, auf einer der sozialen Netzwerkplattformen oder via feedback@omegataupodcast.net. Danke fürs Runterladen und Anhören dieser Episode.